Wir wollen wie die Wolken sein. Nichts stoppt unseren Flug. Jetzt sind wir am Zug. Denn wir wollen ein Land, wo es nie mehr Kriege gibt, wo man die Siege liebt, die friedlich sind. Ideen, die für morgen sind. Wir sind Europa. Das Europa von morgen muss auch ein Raum der sozialen Gerechtigkeit und der gemeinsamen Verantwortung für unsere Umwelt, aber auch eine Kraft des Friedens sein. Mit den Leuten, die in der Bundesrepublik gescheitert sind, kann man das neue Europa nicht schaffen. Wir können es. Deshalb wählen Sie am 18. Juni uns, die SPD. Menschenskind, pack an, bevor die Nordsee stirbt und auch der Wald verdirbt an unserem Dreck. Hier ist der einzige Fachpodcast für Heimat, Recht, Bahn und Moral. Hier ist der Anycast mit seiner Jubiläumsausgabe, Folge Nummer 77. Gegenüber an meinem Küchentisch irgendwo in Groß-Berlin sitzt Dennis. Hallo. Ja, ich betränke. Hallo. Scheiße, Groß-Berlin sagt man gar nicht, ne? Groß-Berlin ist das Autobahn so ungefähr, ne? Nee, Groß-Berlin ist schon weit vor den Nazis. Ja? Ja. Okay, also ist nicht gut. Nee, klar. Tatsächlich, Fun Fact, ich glaube, dieses oder nächstes Jahr jährt sich das Groß-Berlin-Gesetz zum 100. Jahr. Ah, Glück gehabt. Ich hab schon gedacht, Johannes Bekerner müsste mich jetzt aus der Sendung schmeißen. Nee. Ich fordere ja tatsächlich ein neues, ich fordere ja ein Groß-Berlin-Gesetz, um die ganzen Speckgürtel jetzt wieder einzugemeinden. Weil es sonst mit den Steuern ja nicht funktioniert. Kann ja nicht sein, dass der ganze Plebs da im Speckgürtel wohnt. Kann man nicht eigentlich, was kommt eigentlich, gute Frage, auch ein bisschen philosophisch finde ich, was ist eigentlich hinter Hellersdorf? Hinter Hellersdorf? Ja. Das ist Polen. So. Wenn man das, okay, da wird es schwierig, dann ist halt, nein, direkt Polen ist noch nicht, aber fast. Ja, okay. Ne? Aber wenn man den deutschen Teil vor Polen, ja, ne, wenn man den einfach eingemeindet oder sagen wir mal auch runter bis nach Frankfurt-Oder und kurz vorher Schluss machen, ja, wenn das alles so bis Storkow oder so, sag ich ja mal, dann sinken da auch die Mieten, oder? Aber das Problem ist ja, dass wir in Berlin ja prinzipiell Platz hätten, aber niemand will im Randbezirk wohnen. Ja, nee, aber ich meine, das senkt den Mietspiegel doch, oder nicht? Ach ja, das stimmt, definitiv. Ist das, oder ist das, nee, ich weiß gar nicht. Nee, der ist tatsächlich so auf Cluster-Lokalität bezogen. Was für ein Schrott. Ja, tut mir leid. Niemand will am Rand wohnen, willst du nicht in Randlagen leben? Warum? Nee, weil das ist ja kein ÖMPV. Hat gestern nicht der Grunewald gebrannt oder habe ich das geträumt? Jetzt hat der Grunewald tatsächlich gebrannt. Ja, auf einer Fläche von, was habe ich gelesen, 2000 Quadratmeter oder so? Ja, nee, 20.000 Quadratmeter, richtig viel. Irgendein Saarland halt. 400 mal 500 Meter habe ich dann schnell im Kopf ausgerechnet. Ist ziemlich groß, ne? Ja. Und heute hat es nochmal irgendwo anders gebrannt, in Brandenburg und Jüterbog, es gab eine Warnung. Ja, genau. Und man sollte so, sogar in Reinickendorf die Fenster zumachen. Ja. Was sagt uns das? Dass es windig ist? Könnte sein. Ich glaube ja eher, dass der Wald zündet sich jetzt selber an. Das ist so wie diese Priester, die sich vom Weißen Haus anzünden. Die Erde zündet sich selber an, weil sie so schlecht behandelt wird von den Menschen. Rituelle Selbstverbrennung. Genau, nur halt ohne Benzin. Weil das muss an die Autos. Ja. Oder so ähnlich. So ähnlich. Ach Dennis, was machst du eigentlich hier? Wir wurden auf Twitter aufgefordert, wieder zu podcasten. Ja, müssen wir auch tatsächlich mal tun. So, die letzte Folge ist ein halbes Jahr her. Ja, ich habe aber jetzt geantwortet vor wenigen Tagen auf einen Tweet, der auf eine Nachricht, die vor einigen Monaten kam. Wann es immer wieder eine Sendung gebe. Ich habe gesagt, immer dann, wenn wir was zu sagen haben. Und heute könnte so ein Tag sein. Ja, heute könnte so ein Tag sein. Könnte so ein Tag sein. Die große Einleitung ist, dass vor einer Woche Sonntag die Wahlen zum Europäischen Parlament ihren Abschluss fanden in Deutschland und weiteren europäischen Nationen. Die liefen hier irgendwie 4 Tage. Und dann um 23 Uhr italienischer Zeit war dann auch alles durch. Und sagen wir es mal so, eine bestimmte sozialdemokratische Partei, deutscher Nationen, ist implodiert. Also, ja, aber eins nach dem anderen. Ja. Also, was ist denn erstmal passiert? Was ist denn da rausgekommen bei diesen Wahlen? Ja, ich kann das Ergebnis ja vorlesen. Das ist das Schöne. Die ganzen, diese Politprofessoren, was die aber füllungsvoll machen, die erzählen ja nur die Wahlergebnisse, nun schön. Und zwar die CDU hatte irgendwie 22,6%, die CSU 6,3%. Ich finde aber, was es im Fernsehen ist, immer viel zu viel Balkendiagramm. Ja. Viel zu wenig Torte. Das stimmt. Und wenn, dann immer nur diese halben Torten, die dann so ähnlich aussehen wie das Parlament. Ja. Welcher Mensch isst eine halbe Torte? Niemand. Das macht doch keinen Sinn. Wer kauft denn eine halbe Torte? Hast du übrigens schon mal Ostfriesentorte gegessen? Nee. Gut. Müssen wir ist mal. Notiert. Ist aber mit Rosinen. Ist die aber vegan? Nein. Dann nicht. Aber mit Alkohol. Mit Alkohol und Rosinen und nicht vegan. Da bin ich, glaube ich, raus. Gut, also. Ja, CSU hat irgendwie ist implodiert. Da müssen wir eigentlich drauf eigentlich groß drauf losgehen. Es war halt AKK versus der blaue Blondschopf. Die CDU hat sich mit dem Internet angelegt und weiß ja. Ach so, der blauhaarige. Der blauhaarige. Ja. Nicht so relevant. Findest du nicht auch Rezo klingt eigentlich wie so ein schweizerischer Name? Wie ein Abführmittel. Rezo. Ein Abführmittel. Ah. Aber ne, Rezo? Ja, doch. Rezo. Fragen Sie einen Arzt, Apotheker bei Nebenwirkungen, melden Sie sich irgendwo und sonst. Und dann habe ich mir 2 Tropfen Rezo ins Wässerli gemacht und habe die ganze Nacht geschissen. Ja. Also. Die Grünen haben 20,5%, die Linken 5,5%, AfD irgendwie 11%, die FDP 5,4% und dann gibt es noch ganz viele andere und die SPD 15,8%. Ja, also da fallen einige Sachen auf, ne? Ja. Also was haben wir denn jetzt mal vergessen in diesen, also eine Sache muss noch gesagt werden. Und zwar, das finde ich in absoluten Zahlen noch viel krasser. Also wir hatten bei den Wahlen 2014 etwas unter 62 Millionen Wahlberechtigte. Diesmal waren es 61,5 Millionen, also 500.000 weniger. Wähler hatten wir 2014 aber 29,8 Millionen und diesmal 37,8 Millionen. Das heißt, in Summe, obwohl eine halbe Million weniger Wahlberechtigte, trotzdem noch in Sinn 8 Millionen Leute mehr tatsächlich zur Wahl gegangen. Die Wahlbeteiligung ist gestiegen von 48,1 auf 61,4%. Was für eine Europawahl schon mal gar nicht schlecht ist, muss ich sagen. Das ist scheinbar, ich glaube, die Leute haben Bock auf Politik. Also, wir sind, glaube ich, in, sind wir in politischeren Zeiten? Schon. Ja, aber ich glaube nicht, dass die Leute Bock auf Politik haben. Ich glaube, die Leute checken jetzt, dass wenn sie nicht hingehen, also Früher bist du halt nicht zur Wahl gegangen. Naja, gut, was noch rausgekommen hat, mal irgendwie die CDU mit der FDP regiert. Na gut, hat mal irgendwie Rot-Grün regiert. Na gut, dann gab's mal irgendwie, weiß ich nicht, mal vielleicht doch so eine Dreikon oder große Koalition kommen. Ja, es geht schon irgendwie weiter. Jetzt kriegt man aber mit, vor allem durch AfD. Ach du Scheiße, wenn ich jetzt nicht hingehe, dann kann was passieren. Finde ich nicht gut. Also muss ich mich jetzt aufraffen. Das ist die erste Erkenntnis. Wir hatten ja immer die Sorge, okay, gestiegene Wahlbeteiligung hieß auch immer mehr, höheres AfD-Ergebnis. Und das ist erst. Aber nur eine kurze Zeit lang. Genau. Ne? Das ist also jetzt vorbei. Asymmetrische Demobilisierung, ne? Ja. Merkel-Style war ja eigentlich immer, die Leute, ich bin so tranig, dass die Leute zu Hause bleiben und dann gewinne ich als CDU, weil meine Stammwähler, die würden halt auch im Kopf unterm, also im Arm, auf dem Arm noch eben zur Urne gehen, Zettel einwerfen und dann umkippen. Genau. Und die andere Sache ist, glaube ich, was diese Europawahl besonders macht, sind so ein bisschen Demokratielabor ist, diese nicht vorhandene Sperrklausel. Ja. Hat die Leute so ein bisschen mal experimentieren lassen. Ja. Das sieht man halt echt bei halt sonstige, das sind halt 12,9%. Ja. Wenn man es halt aufdröselt, das sind halt jetzt, ich glaube, genau, zwei Sitze für die Freien Wähler, zwei Sitze für die Partei, ÖDP ein Sitz, Familienpartei ein Sitz, Volt ein Sitz, Tierschutzpartei ein Sitz, Piraten ein Sitz. Die beste Nachricht ist, die NPD hat keinen Sitz mehr. Udo Vogt wird jetzt, weiß ich nicht, irgendwo, was ist denn der Fluss, der durch Straßburg fließt? Fließt da ein Fluss durch? Ja. Ja. Die Straß. Die Straß. Da wird er jetzt, weißt du. Nee, machen nicht ehemalige NPD-Vorsitzende immer auf Mallorca einen Kaffee auf? Stimmt, ja. Meinst du, die machen neben dem vom Apfel auf? Naja, so richtig grün waren die sicher nicht, ne? Und das ist ja eigentlich auch bei den Schlagersängern ist es ja so auf Mallorca. Die machen ja, die clustern ja so, ne? Da ist ja, wo der eine Schlagersänger sein Kaffee aufmacht, macht der nächste ja auch nicht. Also es könnte ja auch durchaus sein, dass wir das auch auf Mallorca bald mit NPD-Vorsitzenden, ehemaligen NPD-Vorsitzenden erleben, dass die sich gegenseitig auch dann, und dann wandern die mit Vox aus oder so. Gibt's sowas? Ach nee, mit Fox, natürlich, die wandern mit Fox aus, mit Rupert Murdoch. Ja, klar, dann macht Fox ein eigenes Dove-Wandern aus. Und damit mit NPD, das wäre schön. Ja. Und dann kommt der Wendler zu Besuch. Und dann wird ganz unbefangen, unpolitisch geredet. Ja, ich habe da ja nur gesungen, ich bin doch nur gebucht worden. Ja. Ach schön. Ja, ach Mann. So eine besoffene Geschichte. Ja, ja. Also es gibt so ein paar Aspekte, ne? Wir müssen auf jeden Fall gleich mal über die sonstigen sprechen. Ja. Aber jetzt erstmal, also mehr Wahlbeteiligung. Ja. Und tatsächlich, wer hat denn Wähler, also und trotzdem hat die CDU Wähler verloren, trotzdem hat die SPD Wähler verloren. Die Grünen haben gigantisch dazu gewonnen. Ja. Die Linke ist ungefähr gleich geblieben, hat halt jetzt nur einen schlechteren, weil halt ne, mehr zur Wahl gegangen sind. Ja. AfD hat satt dazu gewonnen. CSU hat auch dazu gewonnen. Die FDP hat auch dazu gewonnen. Und da frage ich mich, was hat die FDP eigentlich geleistet in den letzten Jahren? Weil Leistung muss sich doch lohnen, habe ich mal irgendwie gehört. Ne? Was haben die geleistet, dass die, egal, werden wir nicht klären können. Naja, also weißt du, es gibt halt, wahrscheinlich ist, weiß nicht, wie viele ungarische also Menschen wohnen in Deutschland. Ja, aber du, ich glaube, da vertust du dich. Die in Ungarn, die in Deutschland wohnen, zumindest die Ungarn, die mir persönlich bekannt sind, die in den letzten Jahren nach Deutschland gezogen sind, sind nicht hierher gekommen, um Orbans Kunde zu verbreiten, sondern die sind hierher gezogen, weil sie keinen Bock haben, dass ihre Kinder in einem Land aufwachsen, das von Orban regiert wird. Valide, könnte gut sein. Ja, ja. So ist es. Ja. Ich glaube nochmal zum Kontext, sollte man erwähnen, man sollte einfach, hier, wie hieß die Troller von der FDP? Nicht Doro Bär, aber. Nee, ich hab's schon vergessen. Ja, ist auch nicht so relevant, ehrlich gesagt. Hier, Cornelia Bär, Caroline Bär. Nee. Claudia Bär. Ja, so ähnlich. Auf jeden Fall Bär. Annalena Bär. Ja, ist schon Bär, ist richtig. Bär ist schon richtig. Den Vornamen müssen wir noch raus. Sind alle Bär. Dorothee Bär. Nicola Bär. Nicola Bär. Genau. Annalena Bär, Bock. Alle Bär. Bär. Bär. Und wie der Panda. Der Flughafen. Und einfach mal Nicola Bär Ungarn suchen. Oder Orban. Ja, aber natürlich nicht alles glauben, was im Internet steht. Ja. Ne? Ganz wichtig. Auch da, wir haben Kritisch hinterfragen, ja, was man da liest, nicht einfach nur alles glauben. Und nur weil die Anstalt irgendwas sagt, heißt es ja lange noch nicht, die können sich ja auch mal irren, ne? Kann passieren. Könnte aber auch die Wahrheit da stehen im Internet, weiß man alles nicht, weiß man nicht so genau. Ja. Keine Ahnung. Und auch immer ganz wichtig ist, nicht auf die ersten Links klicken, sondern man nimmt immer so Link 3 oder so, ja, ne? Damit fängt man mal an und dann lässt man sich mal so Fokus online, kann man mal lesen, aber kann auch oft Quatsch sein, aber verlassen kann man sich eigentlich auf so, ne, ich sag mal, Spiegel und FAZ und so Qualitäts, also ohne da jetzt jemanden bevorteilen zu wollen. Es gibt ja auch noch andere schöne Journalismusquellen, also hier, wie nennt sich das? Zeitungen und so. Druckerzeugnisse, es gibt auch noch die Taz. Ja. Und die Frankfurter Rundschau. Ja. Die Super Illo. Magst du die Balkontür aufmachen? Ah nee, da passiert was. Ah. Die Nachbarin holt sich den Schlauch. Mhm. Mhm. Ist der Schlauch lang? Der ist auf einer Rolle sogar. Was mir gerade auffällt, ich habe diese Wählerwanderungsgrafiken drauf. Weißt du, an welche Partei die FDP keine Wähler verloren hat? An die Linke. Und die Linke hat keine Wähler an die FDP verloren. Das ist relativ stabil tatsächlich. Na, es scheint auch konsequente Menschen zu geben. Ja. Also viel lustiger finde ich, also dass 20.000 von der Union zu den Linken gegangen sind, das ist Ja, aber 20.000 ist ja auch nicht viel, ne? Ja. Ich meine, es gibt dann immer so ein paar geistig Verwahrloste, die nicht wissen, wohin mit ihrer Stimme und dann würfeln. Naja, ich weiß gar nicht, was kann man da, bevor wir jetzt, ich meine, es ist ja ganz offensichtlich, dass wir uns irgendwie über die SPD gleich so ein bisschen auslassen werden. Wir müssen es nur irgendwie versuchen, ein bisschen einzuleiten, damit alle Kontext haben und so weiter und so fort. Aber eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, du hast ja schon angesprochen, was auch ein Motor gewesen sein könnte, ist dieses, naja, es gibt keine Sperrklausel, ich kann jetzt auch mal hier irgendwie die Freien Wähler eine von den drei Tierschutzparteien wählen. Genau, ja, oder? Ja, ernsthaft, Tierschutzpartei, Tierschutzallianz und dann noch Tierschutz 3000 oder so. Tierschutz jetzt, glaube ich. Tierschutz jetzt. Genau, Eva Schulz mit Tierschutz 3000. Ja. Die hab ich auch gewählt. Das ist schon echt krass. Ja. Wie viele Leute hier auch sowas wie die Violetten gewählt haben. Ja, klar. 27.000 Menschen. Mann. Du hast das Bundeswahlleiterergebnis offen, oder? Ja. Vom Bundeswahlleiter, ja. Ja. Partei für die Tiere gibt es auch noch. Ja, ja, also diese vier Parteien, so. Und Volt. Ja, Volt ist meine klar absolute Lieblingspartei. Ach Gott. Also es ist eine Partei, die für offene Grenzen ist, aber nur innerhalb von Europa. Alle anderen sollen bitte draußen bleiben. Und es ist dann so liberal, aber so Wirtschaftsding sie. Das ist so ein bisschen, das ist so Turbo-FDP. Ja, aber mit einer viel, das darfst du nicht falsch verstehen, das ist alles mit einer viel sympathischeren Farbe. Ja. Total. Und der Schriftzug ist irgendwie, kennst du eigentlich Jolt-Cola? Ja, nee, das ist doch diese, das ist so eine Billig-Cola, oder? Nein. Jolt-Cola ist, da muss ich nämlich immer denken. Jolt-Cola ist irgendwie so eine, gibt's das überhaupt noch? Ja, war eine Cola. Ah, gab's nicht mehr. Mit durchschnittlichem Koffeingehalt von 200 Milligramm pro Liter. Okay, das sind 20 Milligramm pro Liter. So viel ist das gar nicht. Red Bull hat irgendwie 32. Aber galt immer als sehr stark koffeinierte Cola. Ach so. Hat auch, meine ich, ach, ist pleite gegangen 2009. Gibt's ja gar nicht. Naja, ist auch kurze Zeit mal in Deutschland vertrieben worden und ist irgendwie so, womit ist denn das noch bekannt geworden? Kommt das nicht im Film Hackers vor oder so? Das weiß ich nicht. Jolt. Ich hab. Jedenfalls hier, das Logo, ne? Ja. Das ist natürlich ganz anders, aber es ist auch dieser Blitz irgendwie dabei, ne? Und dann hat man irgendwie so ein. Das ist auch so schräg geschrieben, da muss ich immer dran denken. Ja. Es gibt noch einen, also den besten Parteinamen hatte LKR. Und zwar die hießen Bernd Lucke und die liberale konservative Reformer. Das ist halt der beste Bandname aller Zeiten. Das stimmt. Ne? Das stimmt allerdings wirklich. Und die haben auch, muss man wirklich sagen, also die sind abgegangen, ich würde mal sagen, wie Tokyo Hotel auf ihrer jetzigen Tour. Die haben wirklich in der ganzen Bundesrepublik fast 44.000 Stimmen und damit immer 0,1% auf sich vereint. Da ist schon, also da kann man schon mal applaudieren. Das ist immerhin ein bisschen mehr als die Hälfte des Ergebnisses der Grauen Panther. Selbst die Frauen haben mehr. Und oh Mann. Was mich ein bisschen irritiert, ist DKP und MLPD zusammen unter 40.000. Die sterben ja auch alle weg. Ja, das ist wirklich so, ne? Es ist so eine alte Deutschlehrerpartei, kann das ja sein? Also, oder beides sind so Deutschlehrerparteien. Da ist nicht viel los. Also, ich meine, hast du die mal so, aber MLPD auch sehr lustig, ne? Die haben irgendwie 150 Stimmen oder so gewonnen zur letzten Wahl. Da gibt's auch schöne YouTube-Dokumentationen, die sich so ein bisschen in das, ich sag mal, Milieu der MLPD heranwanzen. Kann man auch mal ein bisschen, so wie ich es in letzter Zeit öfter höre, ohne Kontext verraten zu wollen, auf YouTube googeln. MLPD und so die Kreise sich anschauen. Das ist schon, also, ich sag mal, da muss man schon vorher gut essen. Da braucht man auch der Magen muss auch einigermaßen gut ausgestattet sein. Das ist alles ein bisschen, naja, ich sag mal, es geht auch schon viel mit Verschwörungstheorien und man wird von allen Seiten und überall her überwacht oder so. Mag auch im Einzelfall stimmen, keine Ahnung. Sehr, sehr, sehr komisch. Und die kriegen dann immer von irgendwelchen, das betrifft die DKP aber mal nicht so ähnlich, die kriegen dann ab und zu mal so eine Großspende so einer toten Oma, die genau. Ja, ja. Also alles. Alles, ja, naja. Aber ich glaube, da hast du, glaube ich, einen Punkt. Die sterben alle aus. Das sind irgendwie so alles Deutschlehrerparteien des 20. Jahrhunderts. Ist dann irgendwann auch mal gut. Ich habe tatsächlich am Wochenende noch eine Partei sehr lieb gewonnen, und zwar ist die Bayern-Partei. Hast du mir nicht letzte Woche erst, es müsste eigentlich tatsächlich ziemlich genau eine Woche her sein. Das war. Warte mal. Nee, 9 Tage her, genau. Ja. Im Stadion. Hast du mir gezeigt, der Bayern-Kurier wird eingestellt. Ja, aber der ist von der CSU. Der ist von der CSU. Die Bayern-Partei ist ja eine Regionalpartei, die scheinbar der Praktikant hatte letztens Twitter, die ist sehr antideutsch. Das habe ich sehr gefeiert. Das war. Was? Ja, man. Was? Naja, also erstens beleidigt man, also alle Kritiker wurden gesagt von ja, der Kaiser und der Führer würde ihn applaudieren. Es wurde die Auflösung Deutschlands gefordert. Ja. Wie gesagt, und der bayerische Ethnozid muss gestoppt werden. Das ist aber jetzt schon verfassungsfeindlich, würde ich meinen. Also da ist auch irgendwie, sind die Tweets gelöscht worden? Gibt's noch? Ja, ich feiere das sehr. Ich glaube, die antideutsche Bewegung und die Bayern-Partei verfolgen gemeinsame Ziele. Oh Mann. Also, aber jetzt nochmal auf den Punkt zu kommen. Du hast gesagt, möglicher Antrieb könnte auch sein, naja, gibt keine 5%-Hürde, ich wähle mal, was ich will. Aber 12,25% sonstige, findest du, das ist viel? Ja. Erstens. Und zweitens, könnte man sich nicht einen Bundestag mit so vielen sonstigen vorstellen? Also zur ersten Frage, ob das viel ist. Ich gucke jetzt mal gerade mal auf die absoluten Zahlen von der letzten Bundestagswahl aus Neugier. Ja, ja, das will ich nicht in Abrede stellen. Ich meine, nicht viel im Vergleich zu dem, was vorher war und nicht viel im Vergleich vor allem zu Wahlen mit Sperrklausel, sondern ich meine, findest du das insgesamt viel, dass sich auf Splitterparteien 13% vereinen? Ich finde das schon viel, ehrlich gesagt. Und ich finde das irgendwie, das klingt noch ziemlich tolerabel irgendwie. Ja, aber guck dir mal an, also zum Beispiel jetzt bei der letzten Bundestagswahl, zum Beispiel diese ganzen Splitterparteien, die dümpelten alle so zwischen 500 und was war das höchste der Gefühle, die Freien Wähler mal rausgenommen, aber so bei zwischen 500 und 50.000. So, zum Beispiel die MLNPD hatte so, sagen wir mal hier, nee, machen wir mal andere Partei. Aber die haben ja alle keinen Sitz. Lass mal nur die nehmen, die einen Sitz haben. Du meinst, achso, genau, können wir mal gucken. Wir nehmen uns mal hier einen, die Sitz hat, das wäre zum Beispiel die Freien Wähler, die einfach mal 300.000 mehr absolute Stimmen haben. Die Piraten haben das Doppelte bei der Europawahl abgefeiert. Die Tierschutzpartei hatte bei der Bundestagswahl 22.000 Stimmen, bei der Europawahl über 500.000. Liegt aber vielleicht auch daran, dass sie einen Europaabgeordneten hatten, keine Ahnung, wobei, ist der aufgefallen? Eigentlich nicht. Die Familienpartei hatte auch einen Europaabgeordneten, die hatten jetzt bei der Bundestagswahl, hatten die 506 Stimmen, bei der Europawahl 273.000. Es macht einen krassen Unterschied. Die Leute sehen tatsächlich, dass ihre Stimme dass sie einfach mal abseits vom Mainstream oder abseits von den etablierten Parteien wählen können, ja, aber ist das einen Einfluss hat. Aber weil die relative Wahlhürde war jetzt am Ende was nicht. 0,6%? Ja, ja. Aber ist das, also, oder sorgen diese 13% dafür, dass wir es nicht schaffen, stabile Mehrheiten zu generieren in Deutschland? Das ist doch die Frage, die dahinter steht, ne? Also wenn wir jetzt mal über ein bisschen über die Sperrklausel diskutieren wollen. Die Argumentation vom Bundesverfassungsgericht ist ja, naja, das Europaparlament stellt de facto keine Regierung und muss deshalb keine stabilen Mehrheiten haben. So, aber wäre das denn, ich meine, man kann das, also man kann das nationale Wahlrecht anders gestalten, ne? Es ist nicht so, dass wir eine Sperrklausel haben müssen, sondern eher, dass wir eine Sperrklausel haben und die ist noch verfassungsgemäß mit den Argumenten, also das ist sozusagen gerechtfertigt, dass man hier eben nicht jeder Stimme den gleichen Wert zukommen lässt, weil man sagt, die Stimmen verfallen halt. Also ich meine, wenn man das halt mal so knapp durchrechnet, so spitz auf Knopf. Also das Erste, was ich halt sagen würde bei der Bundestag, der Unterschied zwischen Europawahl und Bundestagswahl ist zum einen, bei der Europawahl ist halt einfach die ganzen, es ist halt, alle Stimmen werden an einer Liste vergeben. Bundestagswahl ist einfach so, die Hälfte der Sitze werden Wahlkreise vergeben. Das heißt, die sind stabil. Ja, aber das kommt auch nicht mehr so stark zur Geltung, weil du jetzt ja Ausgleichsmandate bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag kriegst. Und deshalb ist der Bundestag ja auch so aufgebläht. Auch ein Riesenproblem, das nicht gelöst werden wird in nächster Zeit. Ja, aber würde es dann da auffallen, wenn da irgendwie drei Hansel von der Tierschutzpartei sitzen? Genau, das ist meine Frage. Ich glaube nicht. Ich meine, also das Verhältnis, so wie wie gewählt wurde, ne, das kann man mal spaßeshalber übertragen. Ja. Und zwar sozusagen für das Gedankenexperiment, was wäre, wenn es bei der nächsten Bundestagswahl keine Sperrklausel gäbe? Und dann übertragen wir dieses Ergebnis jetzt einfach mal 1:1 und stellen uns die Frage, ist es wirklich so, dass wir damit unter keinen Umständen eine stabile Regierung zusammenkriegen würden? Ist das so? Ich glaube nicht. So. Und dann, ich meine, sozusagen, nähern wir uns doch mal von der Warte irgendwie. Also grundsätzlich bin ich ja auch ein Freund von dieser Klausel. Und zu sagen, so Splittergruppen müssen draußen bleiben, weil unsere Erfahrungen in Weimar halt einfach schlecht genug sind damit. Aber nehmen wir jetzt mal an, ich bin jetzt irgendwie die CDU und ich will mir meine Mehrheit basteln. So, dann habe ich irgendwie 23 Sitze von 96, auch das nehmen wir jetzt einfach mal so ganz einfach. Ja, aber guck mal, der erste Einwurf ist schon zum Beispiel, Koalitionen werden nicht zwischen Fraktionen gebildet. Koalitionen werden zwischen Parteien gebildet. Und dann gibt es einfach dann innerhalb der Koalition quasi einfach so ein de facto Gentleman's Agreement, dass man sich daran hält. Aber das erste ist, wir haben ein freies Mandat. Das heißt, alle Koalitionsvereinbarungen sind de facto ja eigentlich nur darauf basierend, dass sich alle darauf geeinigt haben, dass man sich daran halten sollte. Ja. Ja, aber jetzt will ich nur sagen, also es ist halt man könnte halt auch mal, also im Europaparlament funktioniert es ja ganz gut, da gibt es ja tatsächlich ändernde Mehrheiten. Ja, früher gab es in Deutschland auch keine Koalitionsverträge, ne? Da wurden einfach gesagt, so, wir machen das jetzt zusammen, sagt man, ja, alles klar. Und dann hat man sich halt, war halt irgendwie einfach halbwegs klar, man hat sich abgestimmt und die streitigen Sachen hat man halt ein bisschen ausgekämpft. Also es geht auch alles, ne? Man kann trotzdem eine stabile Regierung bilden. Aber versuchen wir uns mal irgendwie eine Mehrheit hier zu nähern. In diesem fiktiven Parlament, das wir jetzt gewählt haben, anhand dieser 96 Sitze. Wir haben irgendwie die CDU, stärkste Partei, 23 Sitze, fehlen noch bis zur absoluten Mehrheit 25, oder? Was? 26. Genau. Ja. So. Muss man sich zusammensammeln. Wen gibt's denn da noch? Naja, die FDP springt mit aufs Boot, haben schon 28. Ja. Ne? Und die CSU-Sitze noch, die 6 Sitze. 6 Sitze CSU. Wo ist sie denn? Da. Da sind wir jetzt bei 11, 23, bei 34. 34, Freie Wähler, 36, die kommen da glaube ich auch zu. Und dann wird es schon ein bisschen eng mit konservativen Parteien. Ja. Die Familienpartei noch ein. So. Ja, weiß ich nicht, ob man die dazu kriegt. Ja, doch, die Familienpartei ist schon konservativer. So. Also sind wir bei 37, ja? Und dann haben wir noch die AfD. So, dann gibt es aber keine Mehrheit. Ja. Aber wenn man in dieses Bündnis, du kannst auch die Familienpartei da gleich wieder rausstreichen, nur die SPD integrieren würde, gäbe es eine Mehrheit. Oder auch die Grünen reintreiben würde. Klar, das sind viele Gruppen, aber das ist, würde ich meinen, trotzdem eine Gruppe von Parteien, die im Zweifel zusammen regieren könnte. die müssen sich vielleicht sozusagen neue Wege ausdenken und sagen, diese Vereinbarung, die wir treffen, gilt nicht für alle Themen, weil wir uns in manchen Sachen einfach nicht einig genug sind. Weiß nicht, wenn die SPD sich da mit diesen ganzen konservativen Parteien auseinandersetzen müsste, vielleicht irgendwas im, ich sag mal, Bürgerrechtsbereich, so in Richtung Frauenrechte, LGBTQ. Irgendein Gedönsthema. So, Gedönsthema, dankeschön. Ich darf's ja sagen. So, das kriegt man halt nicht durch, ne? Deswegen würde ich für die Grünen auch so gelten, aber jetzt nur mal plakativ und für die Grünen dann halt eben das Öko-Thema. Dass man, wenn die halt in diese Koalition eintreten, dass sie sagen, okay, das klammern wir aus, da müssen wir halt gucken, aber den ganzen Rest machen wir zusammen. Kann man sich ja alles vorstellen. Also, man kriegt eine Mehrheit zustande, man hat irgendwie 5 Leute daran beteiligt, das ist ein bisschen unangenehm, aber mir scheint das ehrlich gesagt nicht so komplett unhandelbar zu sein. Zumal man ja auch davon ausgehen muss, dass sich das alles so ein bisschen glättet wieder. Ne? Bei den nächsten Wahlen sind zwar vermutlich diejenigen, die dann teilgenommen haben an einer solchen Koalition, gehen dann ein bisschen runter, aber andere, auch größere Oppositionsparteien, können dann auch wieder größer werden. Also ich weiß nicht, tue mich ein bisschen schwer daran, so gerne ich, und andersrum kann man es übrigens genauso machen. Ne? Hier, man nimmt irgendwie Rot-Rot-Grün, hat zusammen 5 26, 16 macht schon mal 42 Sitze, dann brauchen die irgendwie noch, was haben wir gesagt, 7 Sitze dazu oder so, dann nimmt man irgendwie noch die Partei, dann sind es noch 5 Sitze, die dazukommen, so, und dann ist das, ja, dann muss nur mal die FDP aus dem Quark kommen, oh Gott, das würden die nie tun. Nee, aber so, da fehlen auch nicht viele Sitze irgendwie zur Mehrheit, aber, die würden wahrscheinlich keine kriegen. Aber Fun Fact? Das, was du gerade beschreibst, die Situation, dass es quasi keine komplett direkte konservative Mehrheit gibt und keine direkte linke Mehrheit, ja, ist de facto, was wir gerade haben. Ja, ja. Es ist halt die Situation, die wir schon bereits haben. Wir haben halt keine de facto, wir haben keine. Ja. Deswegen, was würde sich ändern? Ja, das ist eben der Punkt, den ich damit machen wollte. Also genau. Übertragen wir das mal einfach auf den Bund. Wie wäre das? Und jetzt stellen wir uns vor, wäre das wirklich so schrecklich? Irgendwie so richtig fehlt mir das Argument. Ich finde das, wenn ich das so sehe, auch mit diesen ganzen vielen Balken hier in diesem halben Tortendiagramm, ich fühle mich da so ein bisschen unwohl mit. Ich finde das alles nicht schön und ich hätte das gerne anders. Aber so richtig griffiges Argument dafür, warum das anders sein muss, weil es sonst irgendwie nicht anders geht, das finde ich nicht. Das Maximale wäre halt die Organisation der Parlamentsarbeit an sich. Es gibt ja einen Klassiker, okay, wie viel Redezeit gibt man den Leuten? Ja, gut. Aber sorry, das ist halt ein lösbares Problem. Eben. Wenn man halt sagt, so, okay, und das Problem gibt es ja soweit bereits jetzt schon. Wir haben halt aktuell im Bundestag die Splitter-AfDler, die halt, ja, einzeln drum sitzen hinten, ja, auf Einzelstühlen. Und auch die kriegen immer mal wieder eine Minute hingeworfen. Ja. Und es funktioniert trotzdem. Und im Zweifel sagt man halt, okay, ihr wollt in den Ausschuss rein, dann gründet halt eine Gruppe. So. Das sind alles Probleme, meine ich, auf die kann die jetzige Geschäftsordnung auch noch gar keine Antworten haben, ja, weil das einfach so nicht auftaucht. Genau. Ich meine, wenn wir, was ist denn irgendwie hier? So, guck mal hier. Einfaches Beispiel aus dem Verkehr, das irgendwie jeder kennt. Diese Elektroscooter, diese Roller, die jetzt da überall aufgestellt werden sollen. Da gab es noch keine Regelung bisher. Warum gab es sie nicht? Weil diese Dinger nicht existiert haben. Also musste man das auch gar nicht regeln. Da gab es gar nicht auf die Idee kommen, das zu tun. Warum auch? Genauso ist doch hier, könnte man sagen. Warum haben kleine Parteien, kleine so Mini-Fraktionchen oder Gruppen oder am besten noch fraktionslose Abgeordnete so wenige Rechte und müssen sich irgendwie zusammentun zu größeren Einheiten, damit sie mehr Rechte haben? Naja, weil das halt der Standard ist und weil die Einzelnen der Ausnahmefall sind. Und wenn es halt so viele Ausnahmen gibt und man sagt, naja, das sind zwar immer noch, betrifft die wenigsten, aber das ist eben schon eine messbare Anzahl von Menschen, dann kann man schon mal drüber nachdenken, auch dann die Regeln anzupassen, eben wie auf einmal gibt es Elektroscooter, wir müssen mal drüber nachdenken, wie fügt sich das bei uns in den Verkehr ein. Und vor allem die nächste Sache ist, der Deutsche Bundestag ist ein Ausschussparlament. Und ob jetzt im Ausschuss jetzt 12 Leute sitzen oder 13, weil noch ein freier Abgeordneter, also ein Abgeordneter, ja, macht halt keinen Unterschied. Ja. Weil für die Abstimmung am Ende im Parlament ist halt egal. Ja. Und ob jetzt quasi an einem Gesetzentwurf 14 oder 15 arbeiten, hat null Relevanz und hat auch keinen Einfluss. Also das ist auch wirklich mein Gefühl. Es fühlt sich alles so an, als müsste man sagen, naja, eigentlich sind das alles Probleme. Oder wo die Argumente, die es gibt, beziehen sich immer auf den Status quo, aber der ist ja auch nur so, weil halt die Voraussetzungen, weil halt gerade die Welt halt einfach noch nicht so war, als dass man an diese Regeln rangeht. Also das ist so irgendwie so falsch rum argumentiert irgendwie. Also das Ergebnis vorangestellt irgendwie. Und es ist halt immer dieses große Weimarer-Ding. Das ist halt Weimar. Ich sag ja auch dafür habe ich große Sympathien. Das finde ich auch richtig. Und aber mir fehlt irgendwie so ein gutes Argument dafür. Ja, aber das ist halt andere Umstände gewesen. Die Weimarer Verfassung war halt echt, ja, nett, aber die halt, das ist halt noch was anderes als das Grundgesetz, was einfach. Ja, die war halt vor allem mit einer einfachen Parlamentsmehrheit auszuhebeln. Genau. So. Und wir sind einfach komplett andere rechtliche Gegebenheiten. Wir sind halt auch eingebettet in ein europäisches Verfassungsrecht. So. Er hat Jehova gesagt. Ja, vor allem, die Europäische Menschenrechtskonvention steht im fucking Grundgesetz. Kann das Bundesverfassungsgericht sich auf den Kopf stellt. Einspeiseverordnung steht über dem Grundgesetz. Also jeder verdammte EU-Rechtsakt ist höher. So. Dementsprechend, das sind halt andere Verhältnisse mittlerweile. So, und keine Ahnung. Um quasi erstmal abzuschließen oder mal den Bogen zu bekommen, ich habe den Eindruck, dass es Leute motiviert hat, zur Wahl zu gehen, weil sie wussten, dass sie im Zweifel eine Partei wählen können, die bei einer normalen 5%-Hürde, ihre Stimme wäre einfach verloren gewesen und sie wären einfach nicht hingegangen. Ja. Und ich glaube, es hat Leute aktiviert. Ich weiß nicht, ob es wirklich dann diese 10% dann aus oder die, weiß nicht, 8 Millionen, die jetzt da kommen sind, alle wirklich, das müsste man zusammenzählen, ich glaube nicht. Ich glaube, eine Partei, die da auf jeden Fall von profitiert hat, ist die Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative, die Partei. Können wir darüber kurz reden? Das ist so das klassische Großstaats-Bequemlichkeits-Ding. Hat dem Motto, wisst ihr was, irgendwie habe ich, also ich will mal halt Spaßpartei. Und dem Motto so, wir reden nicht von der FDP gerade, wir reden von der Partei. Ich bin so privilegiert, ich kann einfach meine Stimme einer Satirepartei hinwerfen. So, und das Ganze wird tatsächlich nur gerade ein bisschen wettgemacht, dass neben dem Spaßkasper Sonneborn hier der Kapuzenträger, der dauerdepressive Semsrott tatsächlich auch schon vor der Wahl relativ klar gemacht hat, er würde schon tatsächlich ernst meinen mit der Politik. Und das hat er heute auch angekündigt. Heute ist er Grünen Fraktion beigetreten. Was halt versorgt, wenn jetzt noch der Sonneborn mal den hinteren Arsch bekommen würde, wären die Grünen im Europaparlament stärker als die Nazis von Salvini und würden mehr Rechte haben. Also ich glaube, das wird auch so kommen, übrigens. Da haben die ja schon vorher drüber gesprochen. Und Sonneborn hat das auch schon ganz ganz sinnvoll gemacht. Ne? Der Wahlslogan war Ja zu Europa, Nein zu Europa. Ja, und der hat ja mal abwechselnd abgestimmt. Ja, aber es nur bei den Abstimmungen, wo es halt drauf ankam oder wo zu erkennen war, das wird ein bisschen knapp, ist er immer informiert worden von entsprechenden Fraktionen, denen er moralisch und politisch nahesteht, und dann hat er sich schon genau überlegt, was er mit seiner Stimme anfängt. Aber ansonsten hat er halt immer, ne? Also ich meine, der ist schon ganz, ganz verantwortungsvoll damit umgegangen. Und ich glaube, was man wirklich sagen muss, mag sein, dass das eine bequeme Wahl ist, ja, aber ich glaube, der hat in den letzten 5 Jahren echt viel für die europäische Integration getan. Ich will nicht in Abrede stellen, dass satirische Mittel zur Politikvermittlung. Genau, und zwar eben, weil vor allem junge Leute dann begriffen haben, was da passiert, wie das abläuft und dass es da halt auch wirklich um was geht und wie albern dieser ganze Politikbetrieb auch ist. Nur meine wilde Theorie ist jetzt, die Partei wurde nicht von jungen Menschen gewählt, sondern von irgendwelchen medienschaffenden mit 20-30-Jährigen in Berlin. Gerade in meinem Bezirk, Friedrichshain-Kreuzberg, wo die gefühlt irgendwie 300% haben. Ich glaube nicht, dass sie von jungen Leuten gewählt wurden. Also hier in meinem Wahllokal, 8,7%. So. Ja, weil, so Hipster wie du. Guck dich doch mal um. Hier wohnen nur Familien. Du hast gerade, die Nachbarin ist gekommen und hat den aufgerollten Gartenschlauch, den wir uns zu viert unter Nachbarn gekauft haben, hat sich geholt, damit sie ihren Garten wässern kann. Sozialistische Verhältnisse so in Pankow, ey. Solche Leute wohnen hier. Ne? Und die gehen alle da wählen. So. Hier wohnen keine Hipster. Das ist völliger Quatsch. Nee, aber ich will halt sagen, ich hab's verstanden, vor 5 Jahren hätte ich es noch irgendwie verstanden, jetzt, ich tue mir schwer, es macht's halt gerade nur gut, weil der Semsrott gerafft hat, dass der jetzt tatsächlich einen richtigen Auftrag hat und es hat trotzdem, dass ich den Eindruck habe, dass er sich damit echt ernsthaft befassen wird. Die können auch nicht so weitermachen, das werden sie auch nicht tun. Ich glaube, gerade diese Salvini-Nummer, das wird auch, die Sonneborn hat ja auch vorher schon gesagt, wir stehen in Gesprächen zu anderen Fraktionen und mal gucken. Und der wird auch den Grünen beitreten, da gehe ich schon fest von aus. Der zögert, glaube ich, nur, weil in Sonneborn, das hat er ja nun also auch halbwegs offen zu erkennen gegeben, durch seine letzten Interviews. Sonneborn ist halt einfach so ein desillusionierter, zynischer, ehemaliger SPD-Wähler. Oder zumindest so einer, der gerne SPD gewählt hätte, aber leider geht's nicht. Und das sagt er auch immer. Natürlich sind wir eine Protestpartei, ne? Genauso wie die AfD eine Protestpartei ist, aber wir sind halt eine Protestpartei für kluge Menschen und die AfD eine Protestpartei für blöde Menschen, beziehungsweise dann die Partei eine für für Menschen, die gerne eine Partei wählen würden, die so, ne? Also. Sagen wir es mal so, das ist eine sehr verkürzte Analyse. Ich glaube, es gibt einen Tweet auf Twitter, der handelt von dem, sagen wir es mal so, dem Bezirk, dem es am besten geht in Chemnitz, mit ganz wenig Arbeitslosigkeit und viel Weiß und viel reichen Leuten und so Villenviertel-Style. Ja. AfD sehr hoch. So. Also es ist halt kein Ding von Abgehängten. Aber das wissen wir aber eigentlich alle. Ja. So. Ich wollte auch nur von doofen Menschen gesprochen. Das stimmt. Nicht von Reichen und weniger Reichen. Ja, also ich fasse mal kurz zusammen, so eine richtige Antwort finden wir beide nicht darauf, ob das jetzt irgendwie gut oder schlecht wäre, die 5%-Hürde abzuschaffen bei Bundestagswahlen. Aber bei mir verbleibt dieser Eindruck, ich bin, obwohl ich großer Freund, so vom Bauchgefühl her, dieser 5%-Hürde bin, so richtige Argumente finde ich nicht mehr. Und so richtig schlimm finde ich 13% irgendwie nicht. Das kann man irgendwie alles schon durch einen anders organisierten Politikbetrieb ändern. Vor allem, ich glaube, es sind auch so Einmaleffekte. Wenn die Leute halt raffen, ja klar, jetzt habe ich jetzt so irgendwie einen Kasperl hingewählt und der hat trotzdem nichts erreicht. Ja, das ist ja auch immer so ein Ding, ne? Ja. Das ist ja, wenn man diese 5%-Hürde ist ja auch, sagt ja auch im Prinzip über Wähler aus, dass man ihnen nicht zutraut. Verantwortungsvoll zu wählen, ja. Genau. Und das ist halt albern. Ich finde, das ist sehr bevormundend, ja. Gesagt. Ja, ja. So. Und es hat sich auch nicht, man hat jetzt bei Europawahl ja gesehen, trotz 40 Parteien wurden jetzt die 40 Parteien ins Parlament gewählt. Das stimmt. So. Ich meine, gut, da muss man auch noch sagen, ne? Wir haben jetzt hier ein Parlament von 100 Sitzen knapp uns vorgestellt. Wenn man das noch alles, man müsste natürlich der Ehrlichkeit halber, wären natürlich viel mehr ins Parlament gekommen, wenn man jetzt alles nochmal sozusagen mal 5 rechnen würde, ne? Weil dann wären halt auch solche, weiß nicht, so Witzparteien wie hier, Bündnis C, nie gehört, ich weiß nicht, was sie sind. Das ist eine Christenfundi-Partei. Die hätten auch einen Sitz bekommen und die Direkte hätte einen Sitz bekommen und vielleicht sogar. Ich glaube, keine richtige Nazi-Partei, oder? Keine Ahnung, vielleicht aber sogar. Na, die NPD würde einen Sitz bekommen. Wie viel haben die? 100.000. Ja, Tierschutz hier hat er auch irgendwie Sitz bekommen und sowas. Also, ich meine, ne, das wären schon ein paar mehr geworden. Aber, weil ja Verhältniswahl, es wären halt trotzdem am Ende nur so ein Block von 13%, die man irgendwie an sich ziehen muss. Und dann muss der Rest halt gucken, wie er zurechtkommt. So, also, weiß ich nicht, unschlüssig. Nach wie vor fände ich es irgendwie schwierig und würde es komisch finden und finde so vom Bauch her, würde ich sagen, 5% würde gut. Aber ob das wirklich sein muss, weiß ich nicht. Also zumindest kann man vielleicht darüber diskutieren, das nicht auf 3% abzusenken. Ja, definitiv. Denn ich meine, das kann auch nur im Sinne der CSU sein. Ja, und vielleicht auch bald der FDP. Ja, aber vielleicht auch der SPD irgendwann, wenn es noch so weitergeht. Ja, wir kommen jetzt mal ein bisschen zur SPD. Was da passiert? Ja, also die Chronik sieht wie folgt aus. Nach der Europawahl ist so ein bisschen, hat das Grummel los, ist das losgegangen in der Partei. Was dafür sorgte, dass Andrea Nahles letzte Woche dann ankündigte, für diese Woche Donnerstag. Wer ist denn Andrea Nahles? Andrea Nahles war mal eine Bundesvorsitzende der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Oh, warte mal. Mein Rechner will sich neu starten, das finde ich gar nicht gut. Und sie kündigte eine Snap-Election an. Das ist ja das englische Wort für, ach, lass mal schnell wählen, um irgendwie Mehrheiten zu sichern. Ja, Nahles, die Unvergessliche, die Gründerin des Klingonischen Reichs auf Kronos und deren erste Imperatorin. Ja. Sie gilt zudem als größte Philosophin ihres Volkes, da sie es ist, die den Klingonischen Ehrenkodex aufgestellt hat. Das war die doch, ne? Ja, genau. Nahles, die größte Kriegerin, die das Klingonische Reich je hervorgebracht hat. Die mit den Pferden und den Klingonen, ja. Nahles. Mhm. Und Nahles sagt man, glaube ich, die Betonung auch noch falsch, ganz schlimm. Und dann wurde hat sie das angekündigt und dann hat es rumort. Dann erschien ein Spiegelartikel, der daraus bestand, ich glaube, die Überschrift war, die bringt uns alle um. Der Artikel besteht aus sehr vielen, sehr unvorteilhaften Zitaten, und zwar namentlichen Zitaten. Ja. Was sehr ungewohnt ist, ehrlich gesagt. Mhm. Und sag ich mal so, Andrea Nahles wurde von Tag zu Tag quasi demontiert aus der eigenen Partei. Und dann war es Sonntag soweit. Sie hat, nachdem quasi irgendwie letzte Woche Freitag, Donnerstag das in der Fraktion so richtig eskaliert ist, ist sie Sonntag zurückgetreten vom Fraktionsvorsitz, vom Parteivorsitz, und Andrea Nahles macht de facto den kompletten politischen Exit. Sie wird auch ihr Bundestagsmandat abgeben. Ja. Und das ist schon mal hart. Also war so ein Rücktritt, ja, okay, aber jetzt einfach mal wirklich, da muss wirklich, wirklich böses Blut geflossen sein, dass man quasi sagt so, okay Leute, ihr könnt mich mal. Selbst die Erklärung von Andrea Nahles war ja so, Sekunde, ich hatte sie gerade offen, am Ende hier, bleibt beieinander und handelt besonnen. Ich hoffe sehr, dass es euch gelingt, Vertrauen und gegenseitiges Respekt wieder zu stärken und so Personen zu finden, die ihr aus ganzer Kraft unterstützen könnt. Unser Land braucht eine starke SPD. Meinen Nachfolgerinnen und Nachfolgern wünsche ich viel Glück und Erfolg. Mit solidarischen Grüßen, Andrea Nahles. Mic drop. Und dann war sie weg. Ja, also erstmal erste Frage, die sich stellt, ist das jetzt gut oder schlecht? Ich sage, dass der Zeitpunkt... Sorry, was nützt uns jetzt ein Rücktritt von Andrea Nahles? Nix. Also die spannende Frage, die sich SPD doch stellen muss, ist doch nicht, wer gerade Vorsitzende ist oder Vorsitzender, sondern wie gehen wir damit um, dass wir halt wieder in dieser großen Koalition untergehen. Hast du diese Harvard-Rede von Merkel mitbekommen, wo sie plötzlich für den Mindestlohn, für den Kernkraftausstieg gelobt wurde? Ja, ja. Das ist das Symptomatische, dass quasi für alles Gute der Welt ist Gottkanzlerin Angela Merkel verantwortlich. Und für alles Böse sind es halt die kinderbeißenden Sozialisten. Ja, wir müssen das mal ein bisschen, aufdröseln irgendwie. Ja. Also, wo fangen wir denn am besten mal an? Also, die Performance in der GroKo. Ja, wir können ja erstmal sagen, wie ist denn die Performance von Andrea Nahles? Naja, so, ich würde sagen, eher so mittelmäßig. So besonders gut war sie nicht. Nee, ich glaube, als Arbeitsvorsitzende war sie deutlich stärker. Ja, genau. Würde ich auch sagen. Aber ich glaube, das würde sie sogar unterschreiben. Mag damit auch zusammenhängen, dass sie nicht so gut auch integrativ wirken kann und dass sie sich auch möglicherweise in ihrer Karriere, um halt so eine Funktion auszuüben, auch zu viele Feinde links und rechts des Schützengrabens gemacht hat, was auch ganz gut aus dem Spiegelartikel hervorgeht, denke ich. Dann fällt sowas wahrscheinlich auch nicht so leicht, das zu machen, aber ich glaube, so die beste Fraktionsvorsitzende und Parteivorsitzende war sie nicht. dennoch auch nicht die schlechteste. Ne? Genau. Also die hat halt irgendwie schon ihren Job so gemacht. Ne? Das hat sie ein bisschen, ab und zu hat sie das ein bisschen so, ja, hat sie, ich sag mal, auch mal das ein oder andere Buster versucht durchzuziehen, was sie dann wieder... Das ist ja das Lustige, finde ich. Dass sie plötzlich, wo sie wieder zurückrudern musste, ne, beim Fall Maaßen, wir erinnern uns dran. Sag mal, ich glaube, den Gedanken habe ich nämlich auch. Also das ist das Ding. Ja, Andrea Nahles macht halt, ist halt klassische SPD-Schule, Buster und so gerne mal. Bei den Parteivorsitzenden vorher hat sich da scheinbar dran, hat keiner dran gestört und jetzt kommt eine Frau, die das macht und plötzlich ist alles wieder, ist der Arsch offen. Ja, ist das so oder ist es so, dass es einfach nicht mehr so en vogue ist, denn schon Sigmar Gabriel wurde auch für seine gelegentliche Basta-Versuche gescholten, ne? Ja, Und am Ende, sozusagen, ist es vielleicht nicht immer dazu gekommen, dass dann tatsächlich mal was anders gemacht wurde, nicht weil, man Sigmar Gabriel das Bastard dann hat doch noch durchgehen lassen, sondern weil er einfach stur genug war und durchgezogen hat und Andrea Nahles besonnen genug, um zurückzurudern. Also das würde ich hier gar nicht mal so sehr als Schwäche auslegen wollen. Und auch nicht unbedingt sagen, dass das, aber das spielt sich ja auch damit rein, würde ich auch sagen. Aber das ist nicht zwangsläufig die einzige Erklärung, die es gibt. Ich glaube, es gibt nicht die Erklärung, aber es sind halt sehr viele Mosaiksteinchen. Es fängt wirklich danach an, dass Andrea Nahles erstens eine direkte Ansprache hat. Also es ist halt, hat eine klassisch sozialdemokratische Karriere, irgendwie Arbeiterfamilie, richtig hochgearbeitet. Juso-Vorsitzende. Ja. Nie richtig gearbeitet. Ja, nie. So wollen wir es haben. Sie hat halt eine direkte Sprache, so, und kriegen so ein paar Leute halt irgendwie sofort Krätze, wenn die das irgendwie hören. Jetzt habe ich meinen Gedanken komplett verloren. Und dann halt ist es. Ja, weil sie eine Frau ist, hast du gesagt, wurde sie im Wesentlichen ein bisschen, wurde ihr das Buster übel genommen. Ja, glaube ich ja. Ja, das mag dazu ja beigetragen. Aber was ich eigentlich nur sagen will, ist, also an ihrer Performance an sich kann man das, also das hätte auf keinen, also da kann man sagen, ja, irgendwie uncool, Andrea, überleg dir mal, ob du beim nächsten Mal noch wieder antreten willst oder was auch immer, oder mach diese Koalition zu Ende und danach geh mit ihr unter, alles sowas, ja, ne, aber... So holte die Polter, so überstürzt. Und mich hat ehrlich gesagt schon irritiert. Es geisterte ja schon seit Wochen durch die Presse, dass so im Hintergrund versucht werde, würde irgendwie Nahles zu putschen. Das ist ja nicht nur im Hintergrund. Also wenn man das, was man, der Post, heißt der Post, Post? Das ist ja Bayern, der Fratzke, dieser Heckenschütze. Wie können wir denn, was? Florian Post heißt er, glaube ich. Aus Bayern. Ja, aber heißt der Post oder Post? Ich weiß es nicht. Nennen wir ihn einfach Telekom. Telekom, genau. Der hat auch echt so eine Hackfresse wie so ein Telekom-Berater. Obwohl, wie ist es, wenn der jetzt, ihm wurde ja auch nahegelegt, aus der Fraktion auszutreten. Ja, der soll sich verpissen, ehrlich gesagt. Heißt er dann, wie heißt er nur von einem Hendrik? Florian. Florian, sag ich doch. Wenn er aus der Fraktion austritt, ist er dann noch Florian Post Nachfolge Unternehmen? Ja. Naja, er wurde ja schon degradiert. Das ist schlecht. Der wurde ja schon degradiert. Der wurde ja schon aus dem Wirtschaftsausschuss rausgeworfen. Und der ist, ich glaube auch, dass der nicht mehr aufgestellt wird. Ich glaube, die Münchner SPD hat, glaube ich, von dem auch einfach genug. Aber es ist halt echt ein, der hat seit Monaten auch öffentlich geschossen, halt im Auftrag von Sigmar Gabriel. Das ist eine Flitzpiepe, ey. Das ist ein, also, das, jetzt kommt er mit der Ecke mit so, ja, die SPD müsste sich jetzt entgiften. Und der lässt sich jetzt feiern dafür, dass er sich quasi entschieden hat, 2021 nicht mehr anzutreten. Da hat jemand so, Alter, hör auf, halt die Fresse, kümmere dich um deine Kinder. Das macht er jetzt wahrscheinlich auch. Ja, ne? Aber es macht ein großes Tamtam drumherum. Und macht halt, ja, weil er halt wahrscheinlich auch Bücher und Vorträge und sowas verkaufen will, ne? Also ich bin... Aber es ist ja halt schlimm. Du hast halt Andrea Nahles, ja, die hat, also ist halt eine starke Frau und dann hast du diese zerstörten Egos, die am Wegesrand liegen. Also man kommt nicht umhin, wenn man nach einer Erklärung sucht für das, was passiert ist, sich also man muss eindeutig zum Schluss kommen, da ist irgendwas faul. Ja. Irgendwas stinkt da. Irgendjemand kommt nicht zurecht oder will was Böses und möglicherweise haben die auch schon lange an sich gehalten und wollten schon lange irgendwie putschen oder was machen, scheißegal wer es ist. Möglicherweise hat das auch so ein frauenfeindliches Element. Möglicherweise liegt das auch an Andrea Nahles, die sich sozusagen das zu viele Feinde gemacht hat in den letzten Jahrzehnten. Vielleicht ist einfach auch untrennbar alle Gründe. Genau. So, das wird es ihm wahrscheinlich sein. Aber irgendwas muss da dahinter stecken. Und das macht es eigentlich, also finde ich, sehr faszinierend. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass dann in so Situationen, wie auch der Fraktionssitzung letzte Woche, in der es dann, beziehungsweise der Fraktionsvorstandssitzung, erstmal, in der es ja darum geht, ob in diese vorgezogenen Fraktionsvorsitzendenwahlen. Genau, ob die vorgezogen werden sollten, jetzt eigentlich sozusagen auf. Von September auf jetzt morgen, wenn man so will. Also wir nehmen Dienstagabend auf, am 4. Juni. Juni, so. Hält eine Zeitung hoch. Ja. Herr und Schleyer. Das bringt mich nicht aus dem Konzept. Da war, was wollte ich jetzt sagen? Verdammt. Also, das ist ein Wurm drin. Also es gab halt schon eine Meldung vor ein paar Wochen, dass Martin Schulz gerne Fraktionsvorsitzender werden wollte. Ja. Da gab es irgendwie, scheinbar hat Martin Schulz schon mal rumgefragt und so wie der Mann halt ist, der ist halt ein bisschen, weiß ich nicht, also der schafft es, also der ist kein Ninja, sagen wir es mal so. Und ja. Natürlich hat Andrea Nahles mitbekommen, dass Martin Schulz da jetzt rumquatscht. Also saßen sich beide zusammen und Martin Schulz hat ihr nochmal gesagt, ja, ich interessiere mich für deinen Posten, aber nur, wenn du freiwillig gehst und das auch höchstens im September. Ja. So. Und dann haben die beide vereinbart, okay, das lassen wir dabei. Was ist passiert? Am nächsten Tag erschien diese Meldung über dieses Gespräch. Ein Zweiergespräch. Also es kann halt nur zwei Leute gegeben haben, die darüber gequatscht haben. Ja. Beide werfen sich gegenseitig vor, darüber gequatscht zu haben. Ja. Das ist auch so viel zum Vertrauensverhältnis in der ganzen Fraktion. Ja, ja. Und davon gibt es ja so einige kleine Geschichten. Ja. Ne? Es ist halt das Ding, das ist das Schlimme. Diese Partei kann ja keine Präsidiumssitzung haben, ohne dass quasi SMS-Live-Ticker geführt werden. Ja, und dieser besagte Spiegelartikel, den verlinken wir, den kann man über Blendl kaufen, hast du gesagt? 75 Cent. 75 Cent, so. Da steht in der Einleitung sinngemäß, für diesen Artikel haben wir mit mehr als zwei Dutzend Abgeordneten gesprochen, die teils, also die haben das teils verschriftlicht, ja, und dem Spiegel gegeben. Das muss man sich mal vorstellen. Die haben also irgendwie ein paar 20 Abgeordnete dazu bekommen. Haben Wortprotokolle zuführen. Genau, dass die dem Spiegel Wortprotokolle zuliefern. Das ist einfach an Wahnsinn gar nicht mehr zu erbieten. Oh Mann, naja. Und auch da hat jemand auf Twitter, die auch einen interessanten Gedanken gehabt hat, das waren auch mehrheitlich Männer. Und die beiden Journalisten halt, Männer sind halt wieder auch klassische Männer, Journalisten, Politikerbunde. Ach, ich weiß wieder, ist mir eingefallen, was ich sagen wollte. Ja, richtig, das stimmt. Und hinzu kommt, und das wollte ich die ganze Zeit schon sagen, ich kann mir auch vorstellen, dass wenn das in so einer Fraktionsvorstandssitzung, ne, auf das ich gerade angesprochen habe, so ein bisschen eskaliert, und dass wenn man auch in der Fraktion ist und man da sitzt und man sich denkt, naja, also die jetzt abzuwählen und abzustrafen, finde ich eigentlich nicht richtig, ich stehe aber auch nicht so hundertprozentig hinter ihr, dass man dann schon denkt so, naja, aber weiß nicht, lass mal hier eine reindrücken? Nee, ich meine, wenn die Stadt brennt, ist abends auch warm. So, warum eigentlich nicht? Sieht lustig aus und danach kann man mal gucken, ob man nicht irgendwie neuen Posten bekommt. Ja, weiß ich nicht. Mal gucken, was danach ist. Ja, dann sind wenn die ganze Asche erstmal auf den Böden liegt, ist der Boden wieder fruchtbar oder so. Also es gibt ja schon durchaus so eine Faszination auch an Katastrophen. Und ich glaube, das ist auch eine psychologische Komponente. Wenn man in so einer Katastrophe mittendrin sitzt, ja, sorgt die nicht unbedingt dafür, dass man sie herbeiführt. Das will ich gar nicht sagen, aber. Man wirft halt trotzdem nochmal ein Regal, also ein Brett rein ins Feuer. Ja, man überlegt sich halt so, naja. Jetzt ist auch egal. Wenn man es schon so abwägt und sagt, naja, eigentlich finde ich das jetzt kacke, Aber also inhaltlich würde ich also inhaltlich und persönlich oder was auch immer würde ich dem Putsch jetzt zustimmen, aber so die Art und Weise finde ich halt schon echt schäbig, wenn man so ein bisschen abwägt, ja, was man sich ja durchaus vorstellen kann, dass das der eine oder andere gemacht haben wird in der Situation. Wenn man dann auch noch so ein bisschen Lust und Interesse an der Katastrophe hat, ich glaube, dann ist einfach gelaufen, dann ist klar, wie man sich dann entscheidet, weil man dann, weiß nicht, dann gießt man halt nochmal kräftig Benzin drüber und wartet, bis irgendjemand seine Kippe da reinschmeißt. Und das ist halt passiert. Irgendwann, ich glaube, Andrea, das ist auch so, Leute, ihr habt schon mal kein Vertrauen mehr, ich bin jetzt einfach weg. Könnt mich mal. Ja. Und da, glaube ich, der letzte Satz in diesem Spiegelartikel war so von unserem jungen SPD-Abgeordneten und meinte so, ja, und was ist jetzt danach? Also, nach dem ganzen Katastrophen, ja, wie sollen wir denn jetzt so vertrauensvoll zusammenarbeiten alle? Ja. Was nützt denn jetzt dieser Rücktritt jetzt? Und das ist genau, was nützt dieser Rücktritt? Der nützt überhaupt gar nichts. Ja. Überhaupt gar nichts. Und ehrlich gesagt, wäre es auch scheißegal gewesen, wer die nächsten 2 Jahre Fraktionsvorsitzender wäre. Ja. Scheiße, völlig, völlig scheißegal. Denn man hat es in den letzten, ich weiß nicht, wie viele Jahren. Also ich meine, die muss man mal sagen, die SPD ist schon so ein bisschen der HSV der Politik. Ne? Das ist ja irgendwie so. Und das ist auch ein bisschen... Das ist schon ein bisschen lächerlich, ne? Ja. Eigentlich so ein recht großer, stolzer Verein, der aber seit Jahren irgendwie sein Gnadenbrot fristet. Ja, also hinter seinen Möglichkeiten zurückbleibt, ja. Denkt man, aber eigentlich stellt man dann fest, der hat diese Möglichkeiten gar nicht mehr, dieser Verein. So ein bisschen ist es irgendwie so. Und da muss man die Frage stellen, wie kommt man denn in die Situation? Und auch da finde ich diese Parallele zum HSV, da bin ich ja nun nicht der Einzige, der die aufgerissen hat. Die haben ja nun schon Tausende diesen Witz gemacht. Auch Ditsche hat ihn erwähnt. Das bringt halt nichts, den Trainer auszuwechseln oder halt mal den Sportdirektor. Ja? Was man jetzt übertragen könnte vielleicht auf Parteivorsitzenden und Fraktionsvorsitzenden oder so. Ja, genau. Weil das ganze Gebilde halt komplett krank ist. So, das fängt halt irgendwie beim Fraktionsvorstand an und endet halt vor allem im Parteipräsidium. Ja. Das ist ein feiger Haufen. Ein so richtig feiger Haufen. Ich habe das schon bei der Sache nach der Bundestagswahl, habe ich das schon richtig komisch, also richtig widerlich auch gefunden. War im Motto, naja, wir stimmen jetzt alle gemeinsam ab, dass wir nicht die GroKo wollen. Ja. Dann hält das irgendwie 2 Tage alle Rumoren und alle Sticheln und alle schieben Nachrichten durch und dann wird de facto einfach der Parteivorsitzende einfach die Brücke runtergestoßen. Ja. Das Präsidium ist entschieden, ach weißt du was, das, was wir irgendwie 2 Tage vorher entschieden haben, war doch doof. Was ist das für ein feiger Haufen? Also, ja. Und es krankt, also meine Überzeugung ist, es krankt nicht an der Person, die vorne steht, sondern es krankt halt tatsächlich am Parteivorstand, am gesamten Parteivorstand. Martin Schulz hat einen denkwürdigen Satz gesagt zu einem, hat sich ja auch später entschuldigt, bei einem Protagonisten, der, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr viel dazu beigetragen hat, dass die Dinge so ablaufen, wie sie gerade laufen. Wen es interessiert, der kann das bestimmt ergoogeln. So, also ist, wie gesagt, völlig egal. Ja. Ich stimme dir auch eigentlich bei allem zu, was du gesagt hast. Ich wollte nur noch mal. Wir waren mal den Punkt, dass es einfach nichts nützt, dieser Vorarlt. Dieser Rücken genau. Bringt halt uns nicht weiter. Ach so, eins wollte ich noch einschieben. Ich habe vor, wann war das denn? Vor 6 Jahren knapp oder so. Will ich das erzählen? Ich modifiziere es ein bisschen. Also vor nun, also es ist jetzt nicht gelogen, ich lasse nur was weg, so ich modifiziere nicht das. Vor gut 6 Jahren. War ich mal bei einem mir persönlich bekannten MdB zu Gast und also auf dem Kaffee ist nichts Großes oder so. Und der sagte mir, da war Oppermann noch oder sollte gerade Fraktionsvorsitzender werden, so genau weiß ich gar nicht mehr. Und ich sagte so, Oppermann, na, ob das so klug ist, Kinder, wollt ihr nicht mal irgendwie mal versuchen, so die ganzen Schröder-Jahre inhaltlich so hinter euch zu lassen. Und der sagte dann so, naja, guck mal, du musst es mal anders sehen. Die Frage ist, wer soll es denn sonst machen? Beziehungsweise, wer will es sonst machen? Und was man, und da habe ich erst verstanden oder erst mal auch drüber nachgedacht, gibt es denn überhaupt Leute, die es machen wollen? Und warum wollen die das vielleicht nicht machen? Ja, eben weil die genau in solche Situationen kommen und weil die auch ganz genau wissen, dass wenn die hier aus dem dritten Glied irgendwie schießen und da auch vielleicht durchkommen, die auch sehr schnell verbrannt sein können. Und dann ist im Zweifel nicht nur die eigene persönliche Karriere weg, sondern halt auch die Möglichkeit, dann, weil man dann auch als normaler Abgeordneter nicht mehr richtig Fuß fassen kann, möglicherweise die Möglichkeit weg, dann auch sein Mandat dahingehend wahrzunehmen, dass man möglicherweise was sozusagen für die Heimat, für den Heimatwahlkreis machen kann oder sowas. Das heißt, da steckt echt jede Menge dran. Jetzt wollen wir gar nicht reden über Mitarbeiter, die man irgendwie hat und sowas, ne? Da hängt jede Menge dahinter. Und in diesem völlig vergifteten Umfeld möchte es einfach keiner tun. Und dann ist halt jemand wie Oppermann, der auch, ich meine, das ist, kann man ja auch zu seinem Vorteil innerlich nutzen, der halt einfach nur vollkommener Opportunist ist, und wenn der halt eine andere politische Linie vorgegeben kriegt, dann sagt er, ja, machen wir so, kein Problem, Amen, krieg ich schon hin. Und dann kann er das halt auch irgendwie darstellen, halt so, wie das so ein prototypischer Politiker macht, aber er ist immerhin nicht so komplett technokratisch und der größte Sympath ist er jetzt auch nicht, würde ich sagen, aber zumindest kann er das irgendwie für so einen Spitzenpolitiker, finde ich, viele Sachen noch recht gut rüberbringen. Und er hat irgendwie Format, könnte man sagen. Das irgendwie, finde ich, das Wort, das am besten trifft, ne? Und dann, und wenn man sich das von der Warte betrachtet, dann liegt eigentlich, und das, wie gesagt, da habe ich früher nie drüber nachgedacht und sozusagen in Folge dieses Gesprächs habe ich dann öfter mal drüber nachgedacht. Wirkt das dann auf einmal fast schon logisch und klar, dass so jemand wie Oppermann das machen muss. Weil dem das nämlich auch scheißegal ist und der gut genug vernetzt ist, dem kann nichts passieren. Dem kann nichts passieren. Und jeder, der es jetzt mal schaffen könnte, da auch kulturell und inhaltlich was neu zu machen, weil er oder sie eben nicht seit 20 Jahren in diesem Verein da oben mitspielt, begibt sich einfach ohne Schutzanzug irgendwo, salzt sich ja einen Vulkan ab. Ja, und das merkst du jetzt auch daran, dass quasi aus den Lagern, aus denen halt geschossen wurde, auf Andrea Nahles, das, was da an Spitzenpersonal ist, dass die alle nicht wollen. Die haben sofort alle Absagen gesendet. Ja, verständlich. Der Posten ist halt jetzt noch verbrannter, also der Posten ist verbrannt, gerade ist er toxisch. Du kannst dich da nicht draufsetzen, weil du weißt halt, sorry, wenn sich jetzt jemand zum Parteivorsitzenden oder Parteivorsitzenden wählen lässt, ja, wenn die GroKo nach den drei Landtagswahlen wirklich platzt, jetzt endlich, ja, dann ist der sofort weg. Der ist ja sofort, ist vorbei. Und deshalb glaube ich übrigens, es kann nur Oppermann werden. Ja, ist so. Der ist ja jetzt der ist ja Bundestagsvize gerade. Ja, und? Okay. Hindert ihn nicht, ja. Ja, erstens wüsste ich nicht, dass ihn das hindert und selbst wenn, da macht man halt irgendjemand anders zum Vizepräsidenten. Macht das Martin Schulz. Wobei, ich finde jetzt die aktuelle Lösung, die gefunden wurde, spannend. Es ist jetzt die Troika geworden, die neue. Ja, aber das ist ja nur Partei. Und als Fraktionsvorsitzenden haben wir jetzt jemanden, den ich noch nie gehört habe. Hast du das mitbekommen? Nee, noch gar nicht. Wir haben jetzt einen Kommissar, Fraktionsvorsitzenden, und zwar ist das Rolf Mützenich. Der ist der dienstälteste der dienstälteste. Ich glaube, der dienstälteste. Ja, da kannst du schon mal sehen, das ist so eine richtige Billigheimer-Lösung. Naja. Irgendjemand muss es machen. Mhm. Aber erst, na, sagen wir es mal so, scheinbar ist er irgendwie respektiert. Ja. Ist halt. Ja, ich sage ja auch nicht, dass das unklug ist. Ich sage halt nur, das ist eine Billigheimer. Das ist völlig mutlos, wie die gesamte Politik der SPD in den letzten 5 bis 7, 8 bis 10 Jahren oder so. Komplett mutlos. Nur, die Frage ist, die können jetzt Wahlen abhalten, da wird keiner kandidieren. Ja, dann sag ich ja. Und deshalb kann es nur Oppermann werden. Okay. Das fände ich. Ich glaube, selbst der würde das nicht machen. Ich glaube, der findet sich als Elders, als Stelzman da, als Bundestagsvize. Ich weiß nicht, wie ist denn das mit den Bezügen überhaupt? Vizepräsident und Fraktionsvorsitzender. Ich glaube, das Geld ist da, glaube ich, keine Frage. Ja, aber ich meine ja nicht nur Bezüge, sondern wie ist denn auch so mit Privilegien, ja. Fahrer und sowas? Fahrer als Fraktionsvorsitzender hast du? Das ja, wissen wir. Als Vize auch. Das wissen wir von Instagram. Ja. Als Vizepräsident hast du wahrscheinlich auch einen eigenen Fahrer. Ja. Als Vizepräsident kannst du halt wahrscheinlich mehr so überparteiliches Zeug machen. Also kannst mal irgendwo hinfahren oder so. Als Fraktionsvorsitzender musst du ja arbeiten. Ja, als Bundestagsvize musst du auch arbeiten. Na, du sitzt halt während der Sitzungswochen, aber sonst? Na, der ist ja immer noch Abgeordneter. Also, du hast in Göttingen gewohnt. Ja, das stimmt. Also, den habe ich tatsächlich nie gesehen, in Göttingen. Nie. Ja. Nie. So, ohne Scheiß, niemals. Ohne seine Arbeit für den Wahlkreis in Göttingen in Frage zu stellen. Aber sagen wir es mal so. Jürgen Trittin war präsenter. Ja, wollte ich gerade sagen. Trittin habe ich mehrfach gesehen bei irgendwelchen Veranstaltungen. Aber man nie. So. War halt schon immer quasi Bundespolitiker, der halt irgendwo mal gewählt werden musste. Ich habe sogar bestimmt 2 Jahre in Göttingen gewohnt, ohne zu wissen, dass Oppermann daherkommt. Das kann gut sein, ja. Ist gut, ne? Ja. So, also ich glaube, es kann nur Oppermann werden. Nur jetzt ist hier halt die spannende Frage. Jetzt haben wir erstmal ja so kommissarische Lösungen. Und es bringt nichts. Also ich meine, die Frage ist, wohin soll sich jetzt auch unser Gespräch weiterentwickeln? Wollen wir sagen, was gemacht werden muss, damit es irgendwie geht? Dann können wir uns nämlich, also ich meine, das können wir alles tun. Dann fühlen wir uns auch irgendwie gut, wenn wir nach Hause gehen. Aber das führt jetzt zu nichts, weil das wird die Partei ja sowieso nicht tun. Ja. Oder wollen wir versuchen zu glaskugeln, wie jetzt alles wird? Oder ich meine, ich weiß, ich bin auch überfragt, wohin wir das jetzt drehen sollen, weil alles ist irgendwie das ist alles so bescheuert. Ich kann's meine kaum vorfallen. Meine ganz wilde Theorie ist, es wird sich jetzt zwar nichts ändern gerade. Also wir waren jetzt mit so kommissarischem Zeug gedöns, so bis zum Parteitag im Dezember. Oder der jetzt vielleicht mal vorgezogen wird, keine Ahnung. Es findet sich vielleicht irgendjemand, aber auch nicht so relevant alles. Angela Merkel, jetzt wilde Theorie, ich wette darauf auch. Angela Merkel würde der SPD die Grundrente hinschmeißen und sagen, so, nimmt die. Aber bleibt in der Koalition, weil ich habe keinen Bock, ich will hier bis 21 sitzen. Ich glaube, Angela Merkel hat jetzt auch wirklich Lust, das noch durchzuziehen bis 21. Und die hat einfach keinen Bock auf AKK. Ich glaube, sie hat gemerkt, das ist ja kein Bock auf die. Ich glaube, die hatte schon sehr lange Bock auf die. Ich glaube, sie hat einfach nur gemerkt, dass sie dann einen Fehler gemacht hat in der Einschätzung. Weiß ich nicht. Ich glaube, es ist einfach, also ich weiß nicht, ob es ein Fehler ist, aber ich glaube, es ist in der aktuellen Situation, wäre unklug, den Staffelstab zu übergeben. Ich glaube, sie hat, auf mich wirkt es tatsächlich so, als hätte sie erkannt, dass sie mit dieser Personalie einen Fehler gemacht hat. Und gar nicht mal so sehr, weil sie vielleicht irgendwie konservativer ist, sozialkonservativer ist als Angela Merkel, das war nicht so, oder was auch immer, sondern einfach nur gemerkt, dass die keine richtige Ansprache wählen kann, sondern keine Ansprache wählen kann, die so, ich meine, Angela Merkel hat auch gesagt, ich weiß nicht, ob zwei gleichgeschlechtliche Menschen irgendwie ein Kind haben sollen, da habe ich irgendwie so große Bedenken. Bauchschmerzen, ja, hat sie gesagt. Aber, und das war auch schon schlimm genug. Aber jetzt mal ehrlich, das klang ja noch wie, und das, obwohl das diese technokratische, absolut regungslose Angela Merkel, die wir immer alle so bezeichnet haben, so, das war ja noch irgendwie halbwegs menschlich und irgendwie, man konnte das irgendwie zumindest am Rande noch verstehen, was sie uns mitteilen wird. Die gleiche Aussage, einfach nur eingefärbt durch AKK, klingt schon wie ein, wie Schwulenverfolgung. Also muss man mal sagen, die trifft, selbst wenn sie das vielleicht ähnlich meint, weiß ich nicht, im Zweifel meint sie es auch nicht so, im Zweifel meint sie es auch böser, ja, aber sie bringt es halt überhaupt nicht fertig, das angemessen zu artikulieren, sondern ist immer viel zu scharf dabei, viel zu scharf. Und zwar auf eine, nicht im Sinne von so einpeitschen, motivieren, keine Ahnung was. Sondern bösartig. Bösartig, ja. Genau. Bösartig trifft es sehr gut. So. Und ich glaube, das erkennt Angela Merkel gerade, dass sie da kein richtiges Händchen hatte, keinen richtigen Riecher. Und spielt deshalb, weil sie es schon immer gemacht hat, auf Zeit. Genau. Und ich glaube, dass Angela Merkel jetzt dafür sich einsetzen wird, dass diese Koalition am Leben bleibt. Ja, aber nicht, weil sie Bock hat, bis 21 durchzumachen. Ich glaube einfach nur sehr erkannt, dass sie einen Fehler gemacht hat und fühlt sich. Magst du mir auch Eis geben? Ja, und fühlt sich sozusagen. Nimm mal hier. Ja. Ich kann uns auch Hühnerbrühe auftauen, wenn du willst. Die ist nicht vegan. Das ist richtig. Sie ist aus Huhn. Und Hühner sind nicht vegan. Hühnchen. Puff. Ich glaube, dass sie erkennt, dass sie einen Fehler gemacht hat. Ja. Und das will sie nicht auf sich beruhen lassen. Ich glaube, sie legt sehr viel, also so wirkt es auf mich, als legt sie, würde sie sehr viel Wert darauf legen, dass sie in den Geschichtsbüchern halbwegs gut wegkommt. Ja, ich glaube, Angela Merkel ist ihre Legacy wichtig. Ja. Und ich glaube, sie ist auch stolz drauf, was sie erreicht hat. Das kann man jetzt auch anders bewerten, keine Ahnung, aber ich glaube, ja. Ja. Also, und deswegen glaube ich, dass Angela Merkel dementsprechend der SPD jetzt diese Grundrente hinwerfen wird. Ja. Und um die Partei zu halten. Und die spannende Frage ist, ob die SPD da halt mitmacht. Sag mal, welche Rolle spielt in dieser ganzen Nummer eigentlich Lars Klingbeil? Ach, das raff ich nicht. Der wirkt jetzt gerade so ein bisschen, tut so ein bisschen, als wäre er gar nicht Teil dieses Parteivorstands. Also, er tut so ein bisschen so, als wäre er vor allem gar nicht auf Nahles Ticket da reingekommen. Und vor allem tut er so ein bisschen, als wäre er gerade so an der Seitenlinie, der Kommentator der ganzen Nummer. Das Motto, ich bin jetzt der große Moderator des ganzen Nummer. Als wenn er nicht irgendwie Generalsekretär wäre, so absolut eigentlich das politischste Amt fast in dieser Partei. Ja, aber er hat es halt nur deshalb bekommen, weil er Niedersachsen ist. Also kommen wir, sorry. Also ohne ihm jetzt nahezuhelfen zu wollen, eigentlich schon. Aber der hat das Amt ja nur deswegen bekommen, weil Stefan Weil irgendwie ein paar Prozente mehr in Hannover gemacht hat. Was macht Stefan Schuster gar nicht gerade? Einfach mal googeln. Was man auch googeln kann, ist Jochen Beekhuis. Wer ist denn Jochen Beekhuis? Ja, Jochen Beekhuis. Geschrieben Beekhuis. Kann man auch mal googeln. Okay. Ist aber diese Partei ist einfach bietet ein Füllhorn an Geschichten. Alles Sachen, die wir gerade gesagt haben, alles aus diesem Jahr. Und eins wahnsinniger als das andere. Ah ja, ich erinnere mich. Und ja, das sind auch so Sachen, die sind einfach nur dumm. Hast du den gerade dumm genannt? Nein, Dennis? Ich habe die Sache dumm genannt. Ach so, okay. Das heißt, das war so richtig furchtbar schlimm. Also, früher waren politische Skandale, hatten ja irgendwie noch wirklich, da war ja wirklich was drin, da war Fleisch dran. Und jetzt ist halt so ein bisschen, naja. Früher war mehr Lametta, sagen wir es mal so. Ja. Ja, ich glaube, dass die Große Koalition noch dieses Jahr definitiv bestehen bleibt. Wir werden dieses Jahr nicht wählen. Und ich glaube, dass was passieren wird, ist nachverhandeln tatsächlich. Es wird nochmal kleine Koalitionsverhandlungen geben. Und da wird man sich auf bestimmte Dinge festlegen, wie die Grundrente ohne Bedürfnisprüfung. Es wird den Soli geben, die Abschaffung des Soli, so wie die CDU ihn möchte. Und irgendwo wird dann Olaf Scholz dann 30 Milliarden irgendwo wegstreichen müssen. Aber ich glaube, ich glaube, beide Parteien oder beide Koalitionspartner haben gerade wenig Interesse an Neuwahlen. Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster. Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage, die Koalition wird zerbrechen. Es wird aber keine Neuwahlen geben. Und das liegt nicht an der CDU, die gerne Neuwahlen hätte. Es liegt aber auch nicht daran, dass die SPD das verhindert, weil die keine Neuwahlen haben wollten, sondern wer es am Ende verhindern wird, ist die FDP. Weil die FDP nämlich auch überhaupt kein Interesse an Neuwahlen hat und sehr wohl weiß, dass sie sich mit Jamaika noch eine Chance darauf hätten, bei den nächsten Wahlen besser abschneiden zu können. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass die Koalition zerbricht und es dann zu einer, Entschuldigung, ich habe Jamaika gesagt, gibt's doch gar nicht, Schwampel-Koalition kommen wird. Halte ich auch für valide. Also, weil tatsächlich, ich glaube, dass die einzigste Partei, die Interesse an Neuwahlen hätte, und da könnte es auch dann der Knacks liegen, woran Schwampel scheitern könnte, werden die Grünen tatsächlich sein. Bei den Grünen ist halt relativ klar, die wollen Neuwahlen, weil sie wissen, dass sie halt damit deutlich mehr Sitze nochmal holen und deutlich mehr Macht, also deutlich mehr auch einen höheren Machtanspruch anmelden können. Den können sie im Zweifel sogar jetzt in der Koalition machen. Aber es ist die spannende Frage, ob das halt die anderen Parteien zulesen. Aber sonst hat doch niemand Interesse an Neuwahlen. So. Aber ja, Jamaika, Schwampel, ja, könnte sein, wer weiß. Das ist das Drama. Wir kommen halt auch nicht voran. Es gibt in Österreich auch ganz lustige Namen für so Koalitionen, aber ich finde, ich scheitere gerade daran, die zu finden. Meinst du die blau-violette? Ja, aber die haben dann auch so einen Namen. Ja, ich meine, wenn man hier von Schwampel spricht oder ja. Kiwi oder Kenia und was alles für Scherze gibt. Ich lese gerade zum ersten Mal, das ist richtig ekelhaft. Was denn? Oh Gott, da muss ich schon aufstoßen. Bahamas-Koalition. Das ist welche Partei? Schwarz-Gelb-Hellblau. Eieieiei. Die armen Bahamas. Erst Kolonialismus und jetzt das hier. Es gibt halt die türkis-blaue Koalition in Österreich. Ja, aber die haben auch lustige Namen, habe ich mal gelesen. Irgendwie, die finde ich nicht. Das Beste an Österreich ist ja, wie sie das Wort Vizekanzler aussprechen. Der Vizekanzler Strache. Schluchtenscheißer. Wie viel? 8 Millionen Debile? Nee, sind doch jetzt schon mehr. Achso. Das war doch der Witz. Ja. Ob es dazu kommt, kann ich aber auch nicht sagen. Ich meine, also die Partei, was... Also kurz eine Antwort. Das Schlimme ist ja, wir haben jetzt gerade echt Themen, die uns am Arsch brennen. Dieses scheiß Klimaschutzgesetz müsste endlich mal kommen. Wir müssten mal endlich mal wirklich aus dem Zirn kommen. Und stattdessen sägt die Partei irgendwie Adrianalis ab. Ja, du hast aber das Problem, dass die Partei sich ja auch inhaltlich überhaupt nicht eins ist, ne? Ja, das kommt noch dazu. Du hast halt trotz vieler Lippenbekenntnisse und Erneuerung seit über 10 Jahren im Wesentlichen hast du immer noch, ob das noch eine Mehrheit hat, weiß ich nicht, aber zumindest eine große Minderheit, die immer noch so Schröder-gläubig ist, und mit Schröder meine ich jetzt nicht den Altkanzler selbst, sondern New Labour halt. So eine, genau, New Labour-gläubig ist, und so machen wir das, und immer schön kuscheln mit der Industrie und so ein Quatsch, und wir müssen die Sachen auch noch berücksichtigen und hier guter mal da und Steuern senken und Dumping und bla bla bla bla bla. Hast du, glaube ich, immer noch eine große Minderheit zumindest da, die das vertritt. Ich würde so gemein sein und sagen, diese große Minderheit besteht, also ist auch deckungsgleich mit denjenigen, die das Klima in der Partei vergiften, aber das können andere besser beurteilen als ich. Und deshalb wird es nicht dazu kommen, die haben ja nur noch ein kleines Schiff jetzt, ne, seit ein paar Jahren. Das große Schiff ist ja... Sie haben sich jetzt auf Twitter letztens gerade heute wieder beschwert, dass man sie bitte nicht als konservativen oder rechten Flügel bezeichnen soll, als progressiven oder als moderaten Flügel. Was? Ja, das ist, die sind... moderate Flügel? Ja. Wovon? Ja, also progressive Flügel ist ja noch besser. In welche Richtung denn progressiv? Nicht progressiv, sondern ich such's mal kurz raus. Es war nicht moderat oder pragmatisch, das ist das Wort, was ich suche. Nicht progressiv, pragmatisch. Das ist der pragmatische Flügel der SPD. Der pragmatische, also ich spreche mal wieder in Bildern, ja? Ich möchte ein Bild an die Wand hängen. So. Ich habe ein Bild an der Wand, und ich habe einen Nagel, den ich in die Wand hauen kann. Mir fehlt aber der Hammer. Ja, dann ist es pragmatisch, irgendwie sowas zu nehmen wie einen Stein oder so. Ein Topf oder eine, je nach Beschaffenheit und Dicke, auch eine Glasflasche möglichst mit dem Boden oder irgendwie sowas. Ne, das ist eine pragmatische Lösung. Aber wir merken, das Ergebnis ist das Gleiche. Wir ändern nämlich einfach nur die Technik. Ne? Bei Pragmatismus geht es um die Technik. Nehmen wir den Hammer, das ist der vorgesehene Weg, oder nehmen wir halt den Topf oder so. Aber im Ergebnis hängt am Ende das Bild, weil ich den Nagel in die Wand klopfen konnte. Hier bedeutet das nicht, wir erhöhen den Mindestlohn auf angemessene 12 Euro, da wird das sondern Bild wir denken... Das Bild wird meistbietend verscherbelt. Genau. Also, ne, wir erhöhen nicht den Mindestlohn auf 12 Euro. Oder sagen wir so, Ziel ist, wir wollen arme Leute, die arbeiten gehen, besser stellen, dazu führen, dass sie ein besseres Leben führen können. So. Man will den Mindestlohn auf 12 Euro erheben, ist vielleicht die eine Möglichkeit. und wir tun mal so, als wäre das jetzt sozusagen eine wenig pragmatische Lösung, dann ist nicht die pragmatische Lösung, den Spitzensteuersatz zu senken. Das ist einfach, das macht einfach das Gegenteil. Das ist Quatsch. Ja. So, also da müssen sich die Seher mal nochmal Gedanken machen, ob sie wirklich so pragmatisch sind oder ob sie das nicht komplett verkennen und einfach nur eine andere inhaltliche Ausrichtung mit sich rumtragen. Kann man ja haben, muss man dann aber auch mal zugeben können. Ja. So, was muss passieren? Das noch kurz. Also im Prinzip würde ich sagen, müssen alle Menschen, die dieser Fraktion, also es darf, müssen so sagen, nach einer möglichen Neuwahl darf der neuen SPD-Fraktion eigentlich kein Mensch mehr angehören, der in die vierte Legislatur geht. Maximal zwei müssen die auf dem Buckel haben dürfen. Dann ist aber auch wirklich gut. Denn die müssen diese Zeiten einfach nicht mitgemacht haben. Da muss einfach was Neues her. Und da kann man sich jetzt auch vorstellen, klar, da sind nicht mehr unbedingt die was zu sagen haben, sind auch viele Hinterbänkler, die das alles irgendwie noch mittragen. Aber wenn man irgendwo neu hinkommt, als jemand, der irgendwo neu einsteigt, scheißegal, ob es im Job ist oder irgendwie in einem Sportverein oder eben auch als Abgeordneter sich in so eine Gemeinschaft, in eine Gruppe einfügen muss. Man orientiert sich doch immer an denen, die schon länger da sind. Und die ganz lange da sind, an denen orientieren sich halt mehr Leute. Und manchmal, das kennt auch jeder aus eigener Erfahrung, erzählen diese Leute unfassbaren Käse und sind auch noch richtige Arschlöcher. Ja? Aber trotzdem haben die irgendwie ein gewichtiges Wort, einfach weil die schon so lange da sind. Ich glaube, Stammesälteste halt. So, ja. Da muss man halt mal jetzt mal irgendwie rasieren. Das muss alles weg, abschneiden, raus. Und dann kann man sagen, gut, wenn du jetzt gerade deine zweite Legislatur verlebst, meinetwegen, darfst du die dritte weitermachen, aber alles darüber hinaus muss irgendwie weg. Das wäre auch eine pragmatische Lösung, tatsächlich einen Neuanfang zu wagen. Da sind wir jetzt, Pragmatismus. Ja, wir machen was, das wird nicht durchsetzbar sein. Aber ich sehe das ähnlich wie du. Also ich glaube, dass die SPD könnte auch inhaltlich ganz gut erklären, so das, was wir mit Hartz IV gemacht haben, war im Nachhinein ein Fehler. Ja, und ich meine, und es musste aber personell unterstützen. Du kannst halt nicht irgendwie ein Glück, dass Frank-Walter Steinmeier nicht mehr in der SPD rumhockt, sondern jetzt Bundespräsi ist. So, du kannst ja nicht Frank-Walter Steinmeier, den Architekten dieser scheiß Agenda-Reform, hinstellen und sagen so, ach so, das war ja ein Fehler hier. Also ich meine, wählt mich jetzt bitte. Das könntest du auch machen. Also wählt mich geht nicht, aber der könnte das auch sagen. Und ich glaube auch, Fehler eingestehen ist zwar irgendwie immer ein bisschen peinlich, das macht keiner gerne, aber da ist überhaupt nichts Ehrenrühriges dran. Weil das macht halt jeder. Und klar, macht es halt einen Unterschied, ob ich irgendwie, keine Ahnung, meinen Bremsweg falsch einschätze und jemandem hinten aufs Auto knalle. Oder aber mehrere Millionen Menschen in die Armut stürze und die Zukunft raube und derart verunsichere, dass sie irgendwann anfangen, Nazi-Parteien zu wählen im großen Stile. Das ist schon qualitativ ein Unterschied. Ja. Dennoch ist es so, man kann halt auch mal sagen, ja, das war irgendwie keine coole Idee. Ist ja mir jetzt im Nachhinein auch klar. Das passiert halt. Man kann halt mal verkacken. Man muss nur dazu stehen. Ja. Ja. Und das muss man ja auch sagen, das ist ja auch noch ein bisschen nachvollziehbarer, als ich schätze den Bremsweg falsch ab und fahre hinten auf die Karre. Denn um das Bild gerade zu ziehen, müsste es ja so sein, dass um mich herum hunderte Autofahrer mir den ganzen Tag in jeder verdammten Wochenzeitung, in jeder Tageszeitung, im Wirtschaftsteil, Wochen, Monate lang, jahrelang bei Sabine Christiansen, sonntagabends, immer wieder erklärt wird, du musst viel später bremsen, Freundchen. Alles andere ist ungesund. Ansonsten bist du der kranke Mann der Autobahn. Ja, der blaue Brief aus Maastricht. Ey. Ja. Also, das ist das Schreckensszenario, ne? Irgendwie der Anfang 2000er. Das ist ja passiert. Da ist ja eine ganze Gesellschaft, auch so ein ganzer breiter, auch intellektueller Teil der Gesellschaft, ist ja völlig diesem neoliberalen Wahn hinterhergerannt. Komplett verstrahlt. Und das ist halt manchmal so. Dass man manchmal rennt. Ja, Menschen sind halt auch irgendwie Herdentiere und manchmal verrennt man sich dann halt auch. Und dann, wenn man halt in so eine Echokammer kommt und sich alles gegenseitig verstärkt, dann nimmt man halt so eine, das kennt man doch im Kleinen von sich auch mal. Mit Sicherheit hat jeder von uns schon irgendwann was gemacht und denkt sich so später so, na, richtig cool war das auch nicht. Ich kann mir aber erklären, wie es dazu kam. So. Und heute würde ich es anders machen. Kann alles passieren. Und, das kann man, glaube ich, wenn man sich nochmal genau vor Augen hält, wie schlimm das damals eigentlich war, kann man das sehr gut erklären. Ja. Und das könnten auch ältere Genossinnen und Genossen tun, können aber vor allem auch Leute machen, die nichts damit zu tun hatten und sagen, pass mal auf. Das war eine Generation vor uns. Wir lernen aus unseren Fehlern. Genau, und jetzt kann man sogar das noch ein bisschen billiger sagen. Ja. Jetzt muss man nämlich gar nicht mehr sagen, ja, das war alles dumm, sondern muss man sagen, naja, damals haben die Leute gedacht, das wäre cool. Stellt sich raus, ist gar nicht so cool. Jetzt machen wir das wieder richtig. Ja. So, das wäre machbar. So, wäre machbar, aber das wird nicht passieren. Ja, das ist das Schlimme. So, und das ist halt. Das spielt so ein bisschen auch in meinen Wunsch, dass wir eigentlich nochmal Termlimits einführen müssten für Bundestagsabgeordnete. Ich bin fest davon überzeugt, dass es gesund wäre. Wenn Bundestagsabgeordnete maximal, weiß ich nicht, 2 oder 3 Legislaturen im Bundestag sitzen. Ich glaube, das würde viele deutlich entspannen, zu wissen, okay, das ist hier eine geliehene Zeit. Ich kriege jetzt den Auftrag für 4 bis 12 Jahre maximal. Und damit weiß ich, was anzufangen. Und wenn es vorbei ist, bin ich glücklich und kann entweder stolz zurückblicken oder sagen, okay, hat dummerweise nicht so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe, aber hey, das war jetzt meine Chance gewesen, der Nächste hatte die nächste Möglichkeit, aber so ist es halt einfach ein feste, klammern sich alle vollkommen fest, weil das ist halt so Leute, die wie Horst Seehofer seit den 80er Jahren irgendwie von Posten zu Posten geworden. Ja, der war schon immer da. Der war schon immer da. Als jetzt sein Rückzug dann für irgendwann in ein paar Jahren, habe ich ja gedacht, den habe ich schon als kleines Kind in der Tagesschau gesehen. Ja, der war schon 98 Gesundheitsminister. Ja. Es ist 20 Jahre her und da sah er schon alt aus. Ja, das stimmt. Also wir brauchen halt so ein bisschen einfach auch mal Durchzug. Also es muss halt einfach einen Mechanismus geben, so ein bisschen mal einfach so eine wiederkehrende. Und meine Fresse, im Zweifel, wenn wir es halt nicht im Bundestag einführen, dann sollte es die Partei halt echt einführen. Und dann finde ich tatsächlich solche Ansätze wie so eine ehrenamtlichen, also Quoten sind immer egal, mal Quotendiskussion zur Seite geschoben, aber so eine Forderung, dass, ey, im Parteivorstand nicht nur Berufspolitiker zu sitzen haben, sondern im Zweifel Ehrenamtliche, finde ich einen validen Ansatz. Ich weiß nicht, ob es die Lösung ist. Ja, also ich meine, das verhindert halt nicht, Die Kultur ist halt völlig im Arsch in dem ganzen Laden. So. Und das verhindert halt nicht, dass die weiter kaputt geht oder halt alle Leute kaputt macht nach einer gewissen Zeit. Ist die Frage, braucht die SPD Parteiführung wie ein Teambuilding-Event oder so? Also es ist halt ein Vertrauensproblem. Also ich glaube, das Problem der Partei... Nee, ich glaube, da ist man schon lange drüber hinweg. Also da ist nichts mehr mit Teambuilding, sondern da musst du eigentlich mit eisernem Besen kehren und Leute rausschmeißen. Aber wenn die Partei es nicht seit Jahren nicht mal fertig kriegt, Thilo Sacher ziehen, aus der Partei zu schmeißen, dann kann man es völlig vergessen. Und ich meine, so Leute wie Kars gehören eindeutig ganz oben auf die Liste. Der hat bringt so viel Hass und Gift in diesen Laden. Das ist das Schlimme. Meinetwegen kann er halt rumgiften, so, aber dann soll er sich mal der Verantwortung stellen und sich mal vorne hinstellen. Erst. Ja, das ist der Witz, ne? Tut immer auf ganz nett und so und ist immer ganz freundlich und ich wette auch, ne? Ist wie immer, nett sind sie alle. Das ist auch bestimmt ein echt lustiger Typ, so. Gar keine Frage. Ich glaube, mit denen kann man auch den einen oder anderen lustigen Abend verbringen. Überhaupt keine Frage. Und in den meisten Sachen wird man auch irgendwie politisch ähnlich, aber die Art und Weise, auch kann man den Namen auch mal googeln, da gibt's auch Faz-Recherchen von vor, naja, bestimmt schon über 10 Jahren, wie sozusagen er aus Hamburg versucht zu schalten und zu walten. Daniel Ilkhanipur ist so ein Name, den man mal googeln könnte in dem Zusammenhang oder findet man wahrscheinlich im Wikipedia-Artikel zu Nils Annen, den man sich mal durchlesen könnte. da merkt man einfach, der, also zu sagen, der hat's faustdick hinter den Ohren, das ist einfach nur eine krasse Untertreibung. Eine krasse Untertreibung. Und zu sagen, ja, das ist irgendwie Machtpolitiker und das irgendwie noch so fast schon bewundernd so hinraunzen, das ist ganz. Ja. Es ist halt einfach, und das ist das Schlimme. Also ich, so ein Politikstil, keine Ahnung, whatever. Aber dann, wenn er sich der Verantwortung stellt und einfach jetzt sagt, er ist halt irgendwie, macht irgendwie Vize-Fraktionsvorsitzende. Nein, stattdessen sitzt er halt irgendwie so Nebenpöstchen. Ja, ja. Und versucht dann halt so schattenmäßig von hinten. Und das ist halt so, sich dieser Verantwortung zu entziehen. Nach dem Motto so. Na, ist halt bequem, ne? Ja. So. Und das ist halt so richtig verlogen. So, also stattdessen ist man halt lieber irgendwie Vorsitzende der Jugendbeiratsausschusses in Hamburg-Mitte und macht so ein bisschen Fraktionssprecher und so und dann im Seeheimer Vorstand ist man und dann, aber es ist halt so echt. So, was wird denn jetzt mit der SPD nach den nächsten Bundestagswahlen passieren? Also wo landen die? Ich würde mir eher so überlegen, wo wir nach der nächsten Brandenburg- und Sachsenwahl stehen. Also sorry, in Sachsen, ich weiß nicht, wo die Umfragen sind, aber die 5% Hürde könnte eine Gefahr werden, oder? Für die Sachsen-SPD. Ich guck mal gerade auf die letzte Umfrage in Sachsen. Sonntagsfrage in den Bundesländern, Landtagswahlen, dann gucken wir mal auf Sachsen. Asoziales Sachsen. Da ist die SPD bei 10%. 9%. Das ist krass. Aber da waren sie auch schon bei der letzten Wahl. 12,4, ja. Aber trotzdem, ey. Ich weiß es nicht. Also ich glaube. Auf Twitter hat jemand mal gesagt, naja, vielleicht bräuchte die SPD wirklich mal jemanden, der ziemlich mit starker Hand regiert und einfach ein ziemlich Macron halt, Macron-Style, dass du irgendwie eine Person hast und auf die alles fokussierst. Ich weiß nicht, ich fühle mich absolut unwohl damit. Also, weil das halt de facto einfach die ganze komplette Organisation nur noch auf eine Person ausrichtet. Ja, ich kann mir nicht, also ehrlich gesagt ist das Ding, glaube ich, jetzt durch. Wirklich? Ja, die bouncen jetzt irgendwie noch auf so ein Level runter und dann bleiben sie dabei bei so 10% oder was liegen. Ob die Grünen letztendlich tatsächlich das Erbe antreten können, das wage ich noch ein bisschen zu bezweifeln. Ich kann mir vorstellen, dass sich die Prozente dann irgendwie so ein bisschen breiter verteilen über das Spektrum. Oh, sorry, die Grünen sind eine konservative Partei. Die kriegen ihr, aber nee, ich glaube, die SPD sagt jetzt in Talen und bleibt sie da. Das ist, Es wäre traurig. So, und das hat nicht Kevin Kühnert zu verantworten. Ja. Aber das wäre vorbei für progressive Politik für die nächsten Jahrzehnte. Also sorry, das, was die Grünen dann so ein bisschen Alibi liberaler Gesellschaftspolitik feiern, Ja, wir wollen es mal nicht über die Grünen reden, sonst krieg ich einen ganz schlimmen Pickel oder so. Also lass mal hier den Sack zumachen. Ich glaube, wir kommen, ihr merkt schon, ich habe gesagt, wir melden uns, wenn wir was zu sagen haben. Wir hatten viel zu sagen, ohne was gesagt zu haben. Aber das musste irgendwie mal raus. Wir haben es jetzt auch absichtlich nicht völlig in Tiefe vorbereitet, sondern wollten einfach nur mal von der Seele quatschen. Das ist alles ganz schön deprimierend, Dennis. Ist es in der Tat. So. Haben wir noch irgendwas Spaßiges? Nö. Also, wir sind, also, ja. Ich war in Prag, aber dazu erzähle ich nächstes Mal von. Ja, wir sind aufgestiegen. Ja, auch das, aber da erzählen wir auch nächstes Mal von. Genau. Ich war in der Schweiz. Erzählen wir auch nächstes Mal von. Der Cornelius wollte eh nochmal vorbeikommen, vom Reisen quatschen. Ja, stimmt, der ist auch ganz viel gereist. So. Hab ich gesehen, überall im Internet. Ja. Von daher machen wir nächstes Mal wieder richtig mit so Themen und Organisation. Wisst ihr schon? Oh, ich habe Hühnerfrikassee gekocht. Ich möchte mich wiederholen, dass das immer noch nicht vegan ist. Ja, aber ich hatte so ein ganzes Hühnchen im Topf. Oh Gott, das ist eklig. Das sah geil aus. Wo hast du das hergehabt? Hier von LPG Bio Dings. Das hat bestimmt 17 Euro das Kilo gekostet, oder? Nee. Ich habe da einmal Aufschnitt vor. Kilopreis 11,90 Euro. Ach so. Und das Hühnchen hatte 1800 Gramm. Und der Mitgliederpreis beträgt 17,82 Euro, aber wir können uns das nicht leisten. Deshalb haben wir 21,42 Euro bezahlt. Übrigens, für einen Huhn ein bisschen kleiner zahlt man im normalen Handel halt irgendwie so, weiß nicht, 3 Euro oder so. Das ist eklig, absurd. Ja. Kann man sich mal vorstellen, woran das liegt. Ne? Ja. Ich bin einfach viel besser als ihr alle, weil ihr billiges Hühnchen kauft. Nein, das habe ich nicht gesagt. Das Beste ist, ich kann den veganen McDonald's Burger von Nestle fressen und bin euch immer noch moralisch total überlegen. So, ich wollte nur kurz sagen, ich möchte damit keine Leute schelten, die ab und zu mal Hühnchen essen wollen und sich nichts anderes als das Günstige leisten können. Ich bin mir dessen durchaus bewusst. Ich wohne halt nur in Pankow und da kauft man sich halt ein Hühnchen für 20 Euro. Also. Dafür teilt man sich dann den Schlauch mit den Nachbarn. In diesem Sinne. Das stimmt. Gute Nacht.